Sommervorschlag kommen jetzt langsam. Stell die Schuhe woanders hin. Stolpert doch jeder. Ja, ja, das ist gut. Anno, man muss nachdenken. Ne? Hooligan. Er ist ein Bremer Stadtmusikant. Er war noch nicht entschieden, in welcher Position. Was? Ja. Fußball ist mehr wert. ARD. Das erste ist die Eröffnung. Das ist doch morgen, ne? Das erste Spiel. Morgen schon? Oder Freitag? Kriegt ihr ARD? Ja, schon. Nur der ARD drin ist mein Freund. Kauf schon mal Eis ein. Was? Kalt auch ein Eis. Das ist immer am beladensten. Wo sind Sie Deutschland verliert. Ich habe keine Ahnung, aber Russland gewinnt. Ich habe gesagt, Russland gewinnt. Russland gewinnt am Ende. Ich muss für Russland sein, da kommen die meisten Leute. Ja. Russland gewinnt. All Business. All Business. Naja, wenn du Deutschland nehmen willst, musst du immer bei Deutschland ziehen. Das heißt, der Flügel nach oben. Ja, 13. Das ist doch heiß. Gegen Ort beim eine Robbe gegen. Wo bleiben die denn da? Naja, wir fangen an. Odi? Ja, ich bin völlig da. Christian? Ich bin gleich fertig. Wenn ich auf alle warten, glaub, dann naja, könnte ich gleich nach Hause gehen. Und, ja, das möchte ich mal sehen. Du platzt. Nochmal mehr Platz. So. Ja, dann nochmal zur Wiederholung. Ja, was? Mit der Hoffnung. Mit der Hoffnung auf Wiederholung. Jetzt wiederholt bitte. Das ist die Hoffnung. Ja, noch Fragen zu heute Morgen? So eine Frage von heute Morgen. Nicht da dran. Sie war da, aber sie hat nichts verstanden. Sie ist eine Französin, versteht kein Wort Deutsch. Vielleicht hat sie was mitgekriegt. Na gut. Ja. Ramona, ruhig. Er schweigt immer. Ramona schweigt. Na gut, dann haben wir heute Morgen abgeschlossen oder waren wir noch ein Schweizer Problem? Ja, mir ist noch was eingefallen. Okay. In Konstanz heißt es Schweizer raus. Schweizer raus? Ja. Weil die alle da einkaufen. Und dann sind die Euro. Ja. Kaufen die uns die Gurken weg damit? Kaufen alles leer. Nee, die Preise steigen, weil die Schweizer alle kommen. Nein, die Preise steigen, das ist der Grund. Die Gurken kann man nachbestellen, aber die Preise steigen. Ah, für die Deutschen. Da müssen die Konstanzer woanders hinfahren. Das ist scheiße. Das ist wie Santani, weil da die ganzen Deutschen einkaufen, müssen die Santanier nach Campos fahren. Das ist echt nicht doof. Was? Als Einheimischer weißt du schon Bescheid? Ja, da weiß ich jetzt langsam drüber Bescheid. Ich muss auch mal nach Kampas. Ein Heimischer. Ein Heimischer. Schleimiger, was? Heimischer. Einmischer? Was hast du gesagt? Heimischer. So, da kommt Gisela noch, das wussten wir doch. Ja, immer wenn man so viel Zeit hat, dass man sich damit, dann kommt man in die Bretouille. Ja, also es ist immer eins gegen das andere. Ping-Pong. Raus hier, die anderen. Ja, ihr, raus hier. Wie ein Ehepaar. Nein, ich bin zuerst hier gewesen. Raus hier. Nein, du gehst. Und wer bleibt übrig? Der die Kinder behält. Los. Ja, gut. Noch Fragen? Andere? Ja. Wenn Sie bei der Frage um die Suche und auch die Hoffnung wegen dem Glücklichsein, also ich merke einfach in mir, dass ich immer wieder auf diese, sobald ich dieses Glücklichsein erfahre, ist es okay, und sobald ich abrutsche in ein unangenehmes Gefühl, gehen in mir, springen so viele Sachen an, die dann krampfhaft versuchen, das Glück wiederherzustellen. Das ist, und wie lange dauert es, wenn du glücklich bist? Ich habe auch schon mitbekommen, dass es ja eh alles vergänglich ist. Also wenn du glücklich bist, bist du gar nicht glücklich, weil es meistens doch, gleich doch, da weg ist. Ich bin manchmal high über Tage und ja? Wochen, ja. Hey. Und das finde ich natürlich dann auch geil und schön halt. Ja. Aber sobald ich abrutsche, muss ich dann zwanghaft den Zustand wiederherstellen. Also du zahlst hinterher immer mit Hölle. Ja, nichts ist umsonst. Das eine ist, muss das andere auch da sein. Dann vermisst du es erst richtig, ja. Okay. Ja, aber was machen? Da könntest du alle reden hier. Die haben alle ihre Phasen, wo es ihnen gut geht. Aber mehrheitlich wahrscheinlich die Phasen, wo es schlecht geht, sonst würden sie nicht so viel suchen. Ich habe kein Rezept. Das ist so. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, ständig wechselnd, mehr oder weniger. Das ist ein normaler Mensch. Oder nicht? Dann gibt es auch in Phasen, wo das Leben mal ein bisschen richtig einfach so läuft und manchmal läuft gar nicht. Allerdings, keine Ahnung, alles was jeder weiß. Was sind denn die ersten, es geht ja manchmal sind sehr Sekunden, dann geht mein Geist auf irgendwas Negatives und beißt sich da fest. Da bin ich auch mal, warum ist da die Entscheidung da, warum gehe ich diesen Weg? Ja, warum wacht der Hund auf und verbeißt sich wieder? Oder kriegst vom Post vom Finanzamt, ist auch schön immer. Es gibt so kleine Gründe, warum es einmal wieder schlecht gehen könnte. Schon scheiße. Guck auf die Uhr, Mädchen. Ja, brauchen wir kleine Gründe, auf einmal stürzt man wieder ab. Ne? Kurz vorher war noch alles okay und dann peng. Oder die Freundin guckt ein Schiff an oder der Freund. Irgendeine doofe Bemerkung oder irgendwas. Ne? Total abhängig, dieses kleine, labile Glücksgefühl. Total zerstörbar in jedem Moment. Ne? Aber wenn es dir schlecht geht, ist es genauso, dass er so ein bisschen auf einmal wieder wechselt in Ha! Oder ist es dann doch, dauert ein bisschen mehr? Wie dann einfach wieder aufwärts. So langsam geht es wieder auf. Und dann hat man sich hochgekämpft, aber dann ganz fragil hält man sich auf dem Seil, so ein Seilakt, Balanceakt, bis es dann wieder abstürzt. Hm? Ja, das ist so ein, das nennt man Seiltänzer-Leben. Zirkus des Lebens. Ja, also nichts Neues. Nö, ich habe mir auch schon so eine Gelassenheit angewöhnt. Ich bin einfach mal scheiße und dann ist das scheiße und das ist ja gut. Also, ja. Also keine Sicherheit. Alles labil, ständig ständig auf der Hut. Auch wenn es einem gut geht, ist man schon, weiß man schon, es geht schon, irgendwann geht es eh wieder runter. Oder nicht? Also die meisten, die ich spreche, sagen, auch wenn es ihnen gut geht, dann wissen sie eigentlich schon, das ist wieder weg irgendwann. Eigentlich ist das, dass es einem schlecht geht, eigentlich viel stabiler. Ich glaube schon an die, es wird besser. Es wird besser. Was heißt? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist dann irgendwann wird es dann einfach fantastisch. Ja, wie alt bist du jetzt? Ja, das nennt man irgendwas. Jetzt mit 48 wärst du merken. Ja, wenn du in die Menopause kommst, die Wechseljahre des Mannes, dann wirst du, die Hormone werden dich hoch und runter schießen bis zum geht nicht mehr. Im Moment bist du in deiner Glorie, deiner Mannheit. Schlechte Erfahrung. Gut, wie alt bist du jetzt? Der Testosteronspiegel eines Mannes ist am höchsten mit 17. Der was? Der Testosteronspiegel. Was hat das jetzt damit zu tun? Ich habe nichts mit den Hormonen gedacht. Da habe ich nichts von erzählt. Der Testosteronspiegel. Ich glaube, deine Östrogene sind ein bisschen. Deine Kicher. Naja. Aber es ist abzusehen, dass es dann doch irgendwann mal wirklich. Ja, super. Nö. Also bisher alle, die ich so kennengelernt habe, wo es irgendwann mal irgendwann war, dann schlägt es dann zu und dann. Nee, wir haben ja einige, die schon ein bisschen älter sind. Prakash ist nicht da. 45. Nein, also der Hinweis ist einfach nur, genieß es, solange es dauert. Weil es wird auch wieder anders werden. Und es war anders, es wird anders werden. Also manchmal hat man das Gefühl, die Welt gehört einem und ist der König der allen Untertassen, aber irgendwann gibt's Folterabend. Lebst du alleine? Lebst du alleine oder was? Nee, Partnerschaft. Na gut. Das ist lieb und sehr diplomatische Moment. Naja. Na, ich will jetzt nicht unken. Du hast es gerade getan. Unken, unken. Ich habe noch eine andere Frage. Oder? Ja. Oder noch andere. Sind wir jemand anders zuerst? Nee, die sind alle froh, dass du jetzt fragst. Ja. Ich wollte dich einfach fragen, was du davon hältst, von den Engel-Channelings zum Beispiel. Gibt es auch viele, die Channel. Finde ich super. Überrascht. Finde ich absolut super. Ich finde alles super. Ist ja nichts Besonderes. Engel, Michael, die ganzen Raphael. Ja. Botschaften des Engels. Ariel ist immer gern gesehen. Kurz bevor man wäscht, nimmt man Ariel kurz. So, der Weißmacher. Nehme ich auch immer so Ariel oben rein und dann. Oben rein. In einem Weichspülgang oder so. War mir klar. Im letzten. Nee, finde ich alles gut für Filme. Kann man Bücher drüber schreiben. Ist doch super. Die ganze Bibel ist voll mit dem Scheiß. Ja, oder nicht? Warum sollte ich das ändern? Ich habe die Bibel nicht gelesen, weiß ich nicht. Ja, ich habe gehört, da sollen alle drinstehen schon. Habe ich so gehört. Die Arschengel. Im Englischen heißt es Arschengel. Wenn die Arschengel kommen, dann. Hells Angels werden hinterher drauf. Die werden gerade alle verboten. Ja. Was wolltest du darüber wissen? Ja, ich habe einfach mal, ich bin interessiert, was du. Ja, manche fragen mich auch, ob ich Schlachter gut finde. Schlachter. Wie heißt der? Michael Fleischer. Michael Fleischer. Wie findest du deinen Bäcker? Finde ich auch gut. Die Frage war nicht, welcher Engel spricht durch dich. Welcher Engel spricht denn hier? Welcher Arsch spricht denn hier? Welcher Arsch? Also meine Frage ist beantwortet. Ich nehme die Frage zurück. Nein, ist alles so gut, ist alles gute Unterhaltung. Ich habe da jetzt keine, weder was gegen noch dafür irgendwie. Ist alles Teil der Unterhaltungswelt. Super Elo, finde ich auch gut. Oder Durchsagen vom Arschengel, Erzengel. Was ist jetzt besser? Bildsprach zuerst mit der Leiche oder irgendwas anderes? Ich habe keine. Wer sagt wem was durch und woher kommst und wer will es wissen? Keine Ahnung. Aber super. Das Schönste ist, dass es keiner braucht. Es ist einfach reine Unterhaltung. Es ist weder gut noch schlecht. Lassen wir die Engel auch ein bisschen rein. Sind ja sonst ganz allein da oben, die kleinen. Ich glaube, die Blaseengel. Die mit den dicken Dingern da. Na gut, hat noch einer eine andere. Gibt es noch andere Fragen über die himmlischen Gefilde? Nee? Ist man in der Schweiz nicht in den Alpen näher dran? Oder auch nicht? Scheinbar. Was? Die Berggeister sind nahe. Die Tibeter? Berggeister. Die Berggeister. Da haben wir die Alpenhörner mal da, damit sie nachts was zu tun haben. Ja. Na gut, haben wir es auch hinter uns. Ja. So, noch irgendwas vom. Na gut. Oder von dem ersten Mal da sind? Momentan nicht. Na gut. Da. Naja, warten wir erstmal. Tja, vom. Auch nichts mehr. Gerade geschlafen, geträumt und im Traum überlegt, ob das Traum ein Träumer ist oder ob der Träumer ein Traum ist. Und im Traum keine Antwort drauf gefunden. Und jetzt? Ich würde sagen, Träume gibt es nicht. Hast du im Traum festgestellt? Nee, habe ich jetzt wirklich. Es gibt ja von diesem König, der da einschläft und träumt, er wäre ein Schmetterling und dann wacht er auf und weiß nicht mehr, ob er ein Schmetterling oder ein König ist. Ja, berühmt. Ganz berühmt. André Heller, glaube ich, hat davon gesungen. War auch so. Keine Ahnung. Alles Mögliche. Die ursprüngliche Traumgeschichte. Naja, aber André Heller hat alles vermöbelt. Na gut. Gisela, jetzt du mal. Sonst sagst du immer was. Sonst kann ich dich gar nicht stoppen vor lauter Fragen. Zum Verzweifeln, aber da kommt nichts. Zum Verzweifeln, aber da kommt nichts. Na gut. Aus der pharmazeutischen wie Leder. Das ist gut. Vielleicht überrasche ich dich mal. Ich hab mich nochmal gefragt mit der Freiheit. Ob das wahrscheinlich genauso ein Wort wie die Liebe für dich kennt? Genau. Ein Reizwort. Nö, das ist kein Reizwort. Das hat mich lange, lange beschäftigt, der Scheiß. Also manche haben, wenn sie anfangen, die Idee oder die Sehnsucht nach Freiheit, nach Liebe oder Erleuchtung. Es gibt verschiedene Worte für Sehnsucht, was man da reinsetzt. Es gibt halt verschiedene dann Ziele, die man damit hat. Und für einen ist die sogenannte Verwirklichung die Freiheit und für manchen ist es Liebe, für manchen ist es irgendwas anderes. Aber immer irgendwas Verschiedenes. Und für viele ist Freiheit. Es ist so eine Karotte, die ständig irgendwo wartet. Also der Esel ist ständig hinter dieser Karotte her und baut sich ständig irgendein Image darauf aus und stellt sich vor, wie wäre es, wenn ich frei wäre. Oder wie wäre es, wenn ich eben die Liebe, was auch immer. Ich erlebe dich in deinem Standpunkt und bin sehr frei. Also nicht Standpunkt, das müsste ich dir vorhin teilen. Du könntest möglicherweise sagen, dass ich meistens hüpfe, auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanze. Ich kenne meinen Standpunkt nicht. Du hast den Standpunkt zurückgenommen. Ich meine, darum. Ich wechsle zwischen den Referenzpunkten und Standpunkten und Einsichten. Ich wechsle wahrscheinlich die Standpunkte mehr als meine Unterhose. Ich meine, jeden Moment, wo ich was sage, wechsle ich ständig. Das ist vielleicht miterlebt, dass ich hier nichts verteidige oder so. Ich wechsle ständig und das eine ist genauso schlecht oder gut wie das andere. Ob ich jetzt vom Persönlichen spreche, vom Unpersönlichen oder vom Irgendwo, vom Absoluten oder da, es ist wechselständig, aber ich halte mich nicht lange irgendwo auf. Wenn du das Freiheit nennst, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich keine Freiheit brauche, ist es ziemlich frei. Also die Idee von Freiheit ist weggefallen. So, weil genauso ein Schmarrn ist wie alles andere. Also weil es die Freiheit, die man finden kann, die man haben kann, genauso blöd ist wie alles andere. Also die relative Freiheit, die man irgendwann erringen kann, die verliert man auch wieder. Also es ist möglicherweise nicht wert, nach ihr zu streben. Genau wie sogenannte relative Liebe oder Erleuchtung. Alles sind relative was? Zukünftige Möglichkeiten, die ja, kommen und gehen auch wieder. Und man muss sich hinterher darum kümmern, das ist das Schlimme. Bin ich viel zu faul für. Stefan, du hast die Freiheit und was machst du dann? Du musst dich darum kümmern, musst ständig aufpassen, dass du nicht verlierst wieder. Nur wie die Liebe, diese blöde, unkonditionierte Liebe. Du musst ständig dann aufpassen, dass sie auch da bleibt. Oder Frieden, stell dir vor, du findest Frieden. Ständig musst du aufpassen, dass du ihn nicht verlierst. Nee, da bin ich zu faul für. Man nennt es auch in Upanishad, also der sogenannte das, was der was auch immer, der ist das Faulste, was man sich nicht vorstellen kann. Und ich spreche eigentlich mit der Faulheit selbst hier. Mit dem, was nie etwas getan hat, nie etwas tun muss, um zu sein, was es ist. Und das ist eigentlich die Abwesenheit einer Idee von Freiheit, also. Oder Frieden. Und wenn überhaupt die absolute Abwesenheit von irgendeiner dieser Ideen. Also wo du gar nicht mehr weißt, was du bist oder nicht bist. Oder ob es da überhaupt einen gibt oder nicht gibt, der was braucht oder nicht braucht. Du weißt absolut nicht, ob du bist oder nicht bist. Oder überhaupt was ist. Möglicherweise ist ein Hinweis auf das, was du bist, was auch gar keinen Frieden kennt. Du würdest noch niemals Frieden nennen. Also nicht von dieses, ich habe mal gerade eine gute Zeit oder so. Da werde ich viel zu faul für. Überhaupt mich darauf, mich zu definieren, als jetzt im Moment habe ich eine gute Zeit. Überhaupt zu definieren, dass ich eine Zeit habe. Dass ich eine Geschichte habe und dass es mir im Moment gut geht, ist mir schon zu viel. Und ständig mit mir dann noch darüber zu reden, wie geht es mir denn heute? Und dann noch eine Geschichte draus machen, wie ging es mir denn gestern? Und wie ging es mir denn vor 10 Jahren? Vielleicht im Gegensatz zu 10 Jahren geht es mir heute aber ganz gut. Die ständige Vergleiche, das ist vollkommen anstrengend ständig. Also wenn ich sage, nur Leichen vergleichen sich, dann meine ich das. Das sind Leichenvergleiche. Eine Leiche, die sich heute empfindet, wie sie dann vergleicht, wie sie habe ich mich gestern empfunden. Relativ zu was? Zum Schlechtgehen, zum Gutgehen. Also darum nennt man es Leiche, weil die Leiche vergleicht sich mit anderen Leichen. Und die Leiche vergleicht ihren jetzigen Zustand mit den Zuständen vorher und den wünschenswerten später. Das nennt man Phantom-Leichen-Vergleichsstudien. Ja, man ist ständiger Wissenschaftler und macht Vergleichsstudien. Wie war ich denn gestern? Und dann fragt man seine Freundin noch, wie hast du mich denn gestern empfunden? Da gibt es einen Witz von David Bowie, ein schöner. Treffen sich zwei Medien. Sagt der eine, ich sehe dir geht's gut, wie geht's mir? Tja. Ne? Buchholz. Aus dem. Und dann sagen sie mir, aber ich sehe doch gar nicht, dass du faul bist. Du machst manchmal dreimal am Tag Talks, das manchmal drei Wochen ineinander und denkst dann so, faul kannst du nicht sein. Ich sage, ich bin auch viel zu faul zum faul sein. Die Talks gehen von alleine, aber wenn ich mich besonders irgendwo hinsetzen sollte und faul sein sollte, das wäre anstrengend. Also was wäre Faulheit? Sich hinsetzen, nichts tun, ist das Faulheit? Oder ist das zu sein, was nie was getan hat, das ist, was Faulheit ist? Da tut sich was, aber es tut keiner was. Tut sich eh von allein. Was ist jetzt die Faulheit? Aber wie kann man denn dann verstehen, dass Lin Chi, also Rinzai, hat ja diese Koane da aufgestellt und dass, ich lese der Fuke sprechen, und Fuke sagt, Helligkeit schlage ich mit Helligkeit, Weisheit mit Weisheit. Ja. Und wenn es von hinten kommt, von hinten. Dann schlage ich es hinten. Wenn es von vorne kommt, schlage ich es von vorne. Ja, weil ich das bin, was das ist. Indem du die Helligkeit bist, kennst du sie nicht und damit schlägst du sie. Wenn du die Weisheit bist, hast du sie nicht, damit schlägst du die Weisheit. Du schlägst es eigentlich immer mit dem, das zu sein, was ist. Absolut. Das ist kein Widerspruch. Ja. Weil die Helligkeit zu sein ist Faulheit. Aber hell zu werden, das ist Schwerarbeit. Ja. Freiheit zu sein ist Faulheit. Freiheit zu kriegen, das ist Schwerarbeit. Eigentlich das Unmögliche. Also haben ist immer Schwerarbeit. Helligkeit zu sein, die Dunkelheit zu sein, ist deine Natur. Fauler geht gar nicht. Also, da sind wir uns mit, bin ich mit, wie heißt er? Fuke. Mit Fuke und Recht. Fuke und Recht, da kommt das mit Fuke und Recht wahrscheinlich. Mit Fuke und Recht. Fuke hat Recht. In diese Fuge möchte ich jetzt auch reinhauen. Ja gut. Ja, noch irgendwas von Rinpoche, irgendwas? Ja. Ich habe die ganzen Bücher von David R. Hawkins gelesen. Wem? David R. Hawkins. A. Punkt. R. Hawkins, ach, ein Amerikaner, 95 jetzt. David Hawkins. David Hawkins, aber ist nicht der im Rollstuhl. Nicht der, sondern ein anderer. Nee. Und also. Der beschreibt auch Erleuchtung ist möglich und also verschiedene Bücher, die das Auge des einen schreibt er. Also, der schreibt dann, der hat auch die Bewusstseinsskala oder auch so eine Bewusstseinsskala aufgelistet und die Bewusstseinsbeständen. Und ich habe, wie ich jetzt dich erlebt habe, letzten Tage habe ich mich einfach mal gefragt, ist es dann einfach so, dass du dann in einer Leere bist, in einem leeren Raum? Also wo alles relativ ist? Ich habe keine Ahnung. Okay. Also wenn ich im leeren Raum, dann, also ich habe keine Ahnung. Was sind denn seine sogenannten Skalen? Unser Kino hieß damals immer Skala. Wie, wer? Unser Kino. Wo ich Filme geguckt habe, das ist jetzt Skala, darum, das sind die einzigen Skalen, die ich kenne. Robert. Ich habe das gedacht, du kennst vielleicht die Filme gesehen, habe ich jetzt. Das tut mir leid. Und was sagt er noch? Ich sage jetzt einfach mal, was ich jetzt auch in den letzten Tagen bei mir selber festgestellt habe, dass ich einfach, dass ich von dem, was ich gelernt habe bis jetzt, dass es jetzt momentan weniger wird, seitdem ich hierher komme. Und es fühlt sich einfach gut an. Also ich weiß jetzt weniger wie vorher. Und es fühlt sich gut an. Also das ist keine Frage. Nee, das ist genau die Richtung, die hier eingeschlagen wird. Ja, es wird bestimmt nicht mehr. Ich pocke wahrscheinlich bestimmt nicht irgendwo was auf irgendwem drauf, für das er dann hinterher noch behalten muss. Ja. Und wo er damit. Die Witze kann ich mir merken. Die Witze kann man sich merken. Ja. Das tut auch nicht weh. Nee. kann man nicht so gut mit angeben. Aber unterhalten. Das ist das Wesentliche, wenn überhaupt. Unterhaltung. Hey, na gut, hat noch einer was weniger werden könnte? Bewusstseinstaler habe ich verstanden. Bewusstseinstaler. Christa hat ihr ein besonderes Ohr. Sie hat auch immer alle so zugehalten, so steht da immer so und so. Ganz entspannt in hier und jetzt, aber. Und was jetzt? Ich dachte, es ist eine neue Währung, so wie Tausch. Irgendwie. Kann man irgendwas eintauschen dafür? Man kriegt keine Weißwurst dafür, Christa. Bewusstseinsdaler. Ja, das ist die Frage. Wenn du, stell dir vor, du wärst erleuchtet, du gehst zum Schlachter und sagst, ich will eine Wurst. Und er sagt, ja, 5 Euro, aber ich bin noch erleuchtet. Ich dachte, ich bin das alles. Willst du aber noch zahlen? Gibt es so welche? Stellen sich das so vor. Wenn ich dann erleuchtet bin, bin ich doch das alles, was ist. Dann bin ich doch und dann gehe ich überall hin und alle müssen mir alles geben. Alle Frauen müssen für mich da sein, alles muss für mich immer bereitstehen. Weil ich bin doch das. Das ist nur eine Vorstellung. Aber meistens klappt es da nicht. Habe ich gehört. Der Schlachter hat noch die unterste Stufe der Bewusstseinskraft. Ja, der erkennt ihn einfach nicht als Erleuchtung. Der sagt, scheißegal, ob du erläutet bist oder nicht, ich will meine 5,50 Euro hier. Wenn erläutet bist, 10 Euro. Dann macht sie ja nichts mehr aus, würde ich als Schlachter machen. Naja. Ja. Noch eine Erleuchtungsfrage? Was wirst du machen, wenn du erleuchtet wärst? Das weiß ich nicht, weil ich es ja nicht bin. Also du glaubst aber noch dran, dass du es werden könntest? Nein. Aber warum sagst du, dass du das noch nicht bist dann? Wenn du an das nicht glaubst, dann dürftest du dich auch nicht mehr an das Unerleuchtete auch nicht mehr glauben. Ja, was jetzt? Glaubst du noch dran oder nicht? Ich glaube an was anderes. An was glaubst du jetzt? Ja, ich weiß nicht, wie man dem sagt. Eben, dass man alles neutral sieht. Neutral sieht? Wie macht man das denn? Ist das eine besondere Brille? Nein, dass man alles an sich vorbeiziehen lässt, so. Wie willst du das machen? An was Höheres. Das wirklich du glaubst an was Höheres? Bei mir. Oder was Hinteres? In mir. In dir? Wo soll das sitzen? Ich nehme an dem Herzen. Wo ist dein Herz? Ja, da. Das ist deine Pumpe. Ich meine das feinstoffliche Herz. Wo ist das denn? Wo fängt das denn an? Hast du schon mal gespürt? Ja, das Gefühl vielleicht. Ich weiß es nicht. Wie weißt du nicht? Du sprichst von etwas und weißt gar nicht, was es ist? Ja. Hast du nur gelesen von? Ja. Du glaubst alles, was in Büchern steht? Nein, ich habe nicht gelesen, ich habe es gehört. Ja, aber es ist das Gleiche. Nein, lesen, ich glaube eben nicht alles, was drin steht. Aber was du hörst? Auch nicht. Aber was ist jetzt mit deinem feinstofflichen Herzen? Wenn dir das nie einer erzählt hätte, wo wäre das dann? Hättest du eine Ahnung von? Stell dir vor, du hättest nicht von dem, ja, würdest du dich dann drum kümmern? Nein. Ja, also warum kümmerst du dich jetzt drum? Weil ich genug habe von diesem ständigen, wie sagt man? Von dieser Scheiße, hast du gesagt. Wenn es jetzt einfach auch so. Ja, da sind wir uns schon einig. Alle haben genug, aber keiner kommt raus. Genau. Ja, und ich sitze hier und sage dir, du kommst aus der Scheiße nicht raus, weil du Scheiße bist. Was machst du denn jetzt? Warten, bis ich es annehmen kann. Bis die Scheiße die Scheiße annehmen kann? Das wäre ja was. Ist das dann die Erleuchtung? Keine Ahnung. Eine erleuchtete Scheiße. Wo Scheiße einfach nur akzeptiert, Scheiße zu sein. Ist das eine erleuchtete Scheiße denn? Ja, ich frage ja nur, ich bin ja nicht im Jauchebewusstsein. Hört sich auch gut an, ne? Wenn man über. Ist das einfach eigentlich sehr wirklich hoch? Was denn? Die verwirklichte Scheiße dann. Von etwas Höheren von dir, ist das die etwas Höherem? Höhere Scheiße. Weil wenn das hier Scheiße ist, dann muss ja auch da, wo es herkommt, Scheiße sein. Weil von nichts kommt ja nichts. Oder wie war das? Ich weiß nicht, wie man dem sagt. Ja, wenn das hier die Verwirklichung dessen Höheren ist und das hier ist Scheiße, dann ist auch das, was sich verwirklicht, Scheiße. Oder nicht? Also ist alles Scheiße. Ja, also ist es voll Scheiße, ist scheinbar scheißegal, ob du das Höhere oder das Niedere bist, weil da ist Scheiße und hier ist Scheiße. Oder Gutheit. Nenn es Gutheit, Freiheit, nenn es das Selbst. Oder nenn es Scheiße. Du kannst es nennen, wie du willst. Aber wenn hier das hier eben Scheiße ist oder Sein ist, relatives Sein, kommt dann aus dem Sein, was höheres Sein ist. Aber da ist das Sein und hier ist das Sein. Das ist in der Qualität nicht verschieden. Das ist der Hinweis. Da ist Sein als höheres Sein und niedriges Sein. Aber in der Natur, die Qualität von dem Höheren und dem Niedrigen ist Sein. Und das Sein ist da nicht mehr als hier. Oder weniger. Also kannst du es nennen, wie du willst. Also die Quelle kann, oder die Realität kann sich nur als das realisieren, was sie ist. Nämlich was? Wirst du nie wissen. Nenn es irgendwas. Nenn es selbst. Und das Selbst realisiert sich als das hier. Also das ist dann genauso selbst wie das, was sich realisiert. Also selbst ist alles, was ist. Als das, was sich realisiert und das, als was es sich realisiert. Wo ist da das Höhere und Niedrige drin? Welches Selbst ist besser dran, wenn es höher ist? Wieder nur ein relatives Selbst. Ich. Weil ich habe eine Diskriminierung, ich habe eine Präferenz und für mich ist höher besser als niedrig. Oder wie? Ich frage dich doch nur, mich doch nicht so an. Der Kopf ist wofür da? Damit man seine Haare waschen kann. Genau. Das ist der beste Grund, warum man einen Kopf hat. Damit die Haare einen Platz haben, wo sie wachsen können. Aber sonst ist auch für nichts gut. Mach mal mit dem Ding, der Rübe. Der was? Der kommt ganz schön mit Schwitzen hier. Vielleicht sagt sie, guck doch mal woanders hin. Kommt ganz schön ins Schwitzen hier. Da ist auch warm draußen. Ja, haben wir uns jetzt verstanden? Also du sehnst dich immer nach etwas, was... Was es nicht gibt. Doch, es gibt es, aber danach, wo du dich sehnst, ist schon das, was du bist. Weil hier ist die Küste genauso das, wie das, was dann eben davor oder jenseits oder sonst wo ist. Du wirst da genauso das sein, was du bist, wie du hier bist, was du bist. Also du bist dann als unberührtes Sein, das unberührte Sein, wie du jetzt das berührte Sein bist. Meinst du, das Sein hat da einen Mehrwert draus, da hinten zu sein, oder hier vorne ist ein Minderwert? Und welches Sein ist hier minderwertig und da höherwertig? Frage. mein Sein, kannst du es nennen. Weil du mein Sein hast, ein Besitzer bist von einem Sein. Du ein Liebhaber von einem Geliebten. Und dein Geliebte sollte am besten was Höheres sein. Das dürfte nichts was Niedriges sein. Weil du bist ja zum Höheren berufen. Das ist der Scheiß, weil man ein Sein hat. Dieses Haben, das ist vollkommen eine Hölle. Natürlich für sein Geliebtes möchte man ja das Beste. Und wenn ich das mein Sein ist, dann möchte ich auch, dass es ein erleuchtetes Sein ist, am besten. Oder ein realisiertes Sein. Nicht so ein unrealisiertes kleines Früchtchen sein hier. Ist ja noch schöner. Ja? Oder ein Schweizer sein. Wer will schon Schweizer sein? Ich meine, Deutscher sein ist noch schlimmer, aber. Aber Schweizer sein ist schon schlimm genug. Ich meine, es gibt immer auch Schlimmeres. Franzose sein. Oder ein Schweizer Taschenmesser. Taschenmesser. Nee, weißt du, wo ich darauf hindeuten möchte oder was ich dort. Du bist gefangen in dieser Selbstliebe, wo du natürlich die Selbstliebe immer den Anspruch hast, dass dein Sein natürlich immer angenehm sein soll. Und das Angenehmste am besten, nämlich das höchste Sein und das Divine, das göttliche Sein. Aber wenn ich hier das kleine Schwein bin, Schwein sein, das ist dann nicht so schön. Weil da kann man nicht mit angeben. Wenn ich meine Freundin treffe, da, wo wir uns als Göttinnen treffen, da muss ich schon eine Göttin sein. Kann ich nicht das kleine Ernchen von nebenan sein. In der esoterischen Hierarchie. Das ist schon die Göttin sein, die sich trifft. Gott ist auch nicht gut genug. Das ist die Göttin sein. Ja? Göttin. Ah. Hört das irgendwann mal auf? Ich hopp's. Das wird immer deine Art und Weise, wie du dich realisierst, nämlich in Liebe zu dir selbst sein. In ein relativer Liebhaber zu sein, der sich mit seinem relativen Geliebten natürlich immer das Beste möchte, immer die beste Intention hat und sich immer vorstellen kann, was besser ist. Und manchmal möchte man sich auch erniedrigen, weil man hat ja gehört, wer sich jetzt selbst erniedrigt, wird erhöht. Aber man erniedrigt es aber auch nur, wenn man dann hinterher erhöht wird dafür. Eben, warum sollte man sich sonst erniedrigen? Oder man gibt ja auch nur hin, damit man hinterher was für kriegt. Diese Hingabe, diese berühmte Hingabe. Ja. Oder man widerruft die Welt, damit man hinterher noch eine größere kriegt. Auch schön. Da spatzen die Pfeifen, da spatzen die Pfeifen vom Dach. Oder wie war das? Wer pfeift wen hier? Ja. Und diese dumme Liebe kriegst du nicht weg. Und ich kann dir nur sagen, das ist die Art und Weise, wie du dich realisierst. Und die Liebe wird dich immer wieder verdummen. Und die Liebe wird dich immer wieder in die leidenschaftliche, immer Niederung dieser leidenschaftlichen, relativen Liebe runterziehen. Egal, was du tust oder nicht tust. Kannst du noch so oft in die höheren Sphären bringen. Hier unten spielt die Musik. Auch für die Erschengel. Und wenn du hier nicht sein kannst, was du bist, da oben wirst du es nicht werden. Und das hier wirst du, auf diesem Marktplatz des Seins, wirst du immer wieder landen. In diesem Geschäftsumfeld von was? Von einem Besitzererfahrung, der was hat und Angst hat, es zu verlieren. So, was tun? Das Fränkle. Der Franken ist so hoch im Moment, habe ich gehört. Schlecht für die Schweiz. Gut für die Touristen, aber schlecht für die Schweiz. Und gut für Angela. Ja, früher war er bei 1,65. Jetzt 1,20, das ist doch schon. Dein Gehalt nimmt zu. Sie ist nämlich eine von den Deutschen, die bei euch arbeiten da. Damit du mal siehst, wo dein Feindbild liegt. Ja. super. Geschichte. Nee, ich liebe die alle. Ja. Aber nur weil es Geschichten sind. Wenn die wirklich Wahrheit wären, dann wäre es die Hölle. Arthur. Das ist so ein schöner. Ja, mal. Und jeder möchte. Wie heißt der? Wie heißt der? Der die Frau dann. Der Lancelot. Weil der hat die Lanze. Arthur nicht. Guinevere mit und ohne Gewehr. Nee, das sind diese Mythen in Tüten, diese ganzen Geschichten, Märchen. Das ist doch alles hier. Das ist hier ein Märchen. Das ist Märchenstunde. Was ist? Das sind andere Geschichten von Soap Opera des Seins. Diese göttliche Komödie, die manchmal ein Drama ist und manchmal eine Soap Opera und manchmal irgendeine höhere Shakespeare bin ich oder bin ich nicht Verhandlung. Sein oder nicht sein. Ist das hier nicht die Frage? Hier nicht, aber bei Shakespeare. Nee, was soll das sein sonst machen? Ich sitze ständig noch wie in der Steinzeit um die Höhle rum oder ums Gewahrsein jetzt hier und unterhält sich über wie es sein könnte und was wäre, wenn. Was kann man machen? Man stellt sich was vor, irgendwas passiert. Und weil es eben kein zweites Sein gibt, stellt man sich ein zweites Sein vor. Bloß, jetzt hast du vergessen, dass es dir nur vorgestellt ist. Das ist alles. Du bist dieser sogenannte Shiva, dieses absolute Selbst, was sich in seiner Puppenstube mit dem Puppenspiel, die er sich vorgestellt hat, mit der ganzen Welt, aber bei dem ganzen Spiel hat er vergessen, dass er nicht die Puppe ist, mit der er spielt. Und auf einmal wird er selbst zur Puppe. Und dann wird er puppig. Und dann möchte er keine Puppe sein, aber desto mehr er keine Puppe sein will, bleibt er Puppe. Also desto mehr er wieder Shiva sein möchte, ist natürlich unmöglich, Shiva zu werden, weil Shiva kann Shiva nicht werden, weil Shiva ist Shiva, aber er wird es nicht werden. Ja. Dumm gelaufen. Und jetzt sitze ich hier und sage, da ist doch nichts passiert. Du bist doch beim Verlorengehen nicht verloren gegangen. Du hast dich doch beim Zerstreuen nicht zerstreut. Du bist doch immer noch das. Ist doch nichts passiert, Mensch. War was? Nein. Ja, was soll ich sonst machen? Ich kann immer nur darauf hinweisen. Du hast dich hier, du bist geboren, da ist eine Erfahrung von Geburt, aber beim Geborenwerden ist doch keiner geboren. Komm. Wo ist denn hier der Geborene? Ausgeburt, kann man sagen. Hohoho. Kopfgeburten. Vorgestellte. Ja. Man hängt an diesem Scheiß. Guck mal. Jeden Tag hat man eine. Ich habe auch eine Präferenz. Jeden Morgen wache ich in Renz auf. Denke ich auch nicht. Woher kommt das? Blödsinn. Aber was soll man machen? Wer kennt? Kevin. Wie wird das jetzt ausgesprochen? Kevin. Kevin. Kevin. Das war auch schon, ne? Kabi, ja. Kabi. Kabir. Ich hab's auch, ne? Da habe ich jetzt letztens ein gutes Gedicht von gehört. Von Kabir. Das war sehr non-dual. Also sehr. Romy mag ich ja nicht so sehr. Den emotionalen Störer. Kabir war immer schön. Weil der hat kein Bier, dann muss er sich wirklich was einfallen lassen. Ja, frag mich lieber was, sonst komme ich wieder in die Hofbrauhausstimmung. Kabir. Auf Hawaii. Was hat Prakash? Kein Cash? Na gut. Reicht noch. 3 Jahre. Ja. Na gut. Und von München? München. Hält das München? Allgäu. Ich lebe im Allgäu auf dem Land. Ja, aber ist das jetzt was gegen München? Oder? Ich fühle mich noch nicht angesprochen, wenn du München sagst. Dann sage ich halt Allgäu. Bitte. Aber das vergesse ich gleich wieder. Ich habe mir vorhin gedacht, als du auf die erste Frage geantwortet hast, du hast kein Rezept. Das stimmt und es stimmt nicht. Denn du hast auch das absolut. Ja, aber kein Rezept ist ja ein Rezept. Okay. Ja. Ja. Also keine Rezeptur. Das ist auch ein Rezept, klar. Ja. Und führt zu letztendlichen. Wenn du wirklich in dieser Rezeptlosigkeit verweilst, ist es automatisch, wie er schon sagt, verschwindest du in dir selbst. In dem, was gar kein Selbst hat oder kennt oder braucht. Also, das ist nämlich deine Natur, Rezeptlosigkeit. Und du hast alle möglichen Rezepte ausprobiert und keine hat funktioniert. Und dann endest du da, wo nichts mehr hilft. Und das Letzte wäre dann die Hilflosigkeit. Die letzte mögliche Empfindung von Hilflosigkeit, bevor du verschwindest in dem, was nie da war. Nämlich das ist, was du bist. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Darum. Und hier sind so, wir reden über Rezepte und möglicherweise, das musst du dir gar nicht ausprobieren, weil wir reden drüber und du siehst schon, dass es dann auch wieder nichts so führt. Und da die Energie kommt mal wieder kurz hoch und denkt und dann aber, uff, ein bisschen dann, uff, uff, uff. Also in dieser Runde. Natürlich, wenn du zu Hause alleine wieder bist, dann hast du wieder frische Luft. Dann kommen wieder neue Rezepte auf. Ich meine, ich hoffe, ich habe jetzt keine Hoffnung drin. Aber das nannte dann Rama diese gute Gesellschaft, wo eben du die Rezeptlosigkeit oder Hilflosigkeit eben natürlich wird. Und du dann verweilst, weil das, eigentlich gibt es nichts Angenehmeres als die Hilflosigkeit. Obwohl für manche, solange du noch diese zu viele Tendenzen hast, ist es depressiv. Diese Sinnlosigkeit ist eigentlich eine Depression für das relativ möchte gerne, der gerne will, der fühlt er sich dann doch sehr sinnlos. Also in dieser Sinnlosigkeit ist dann in der tiefsten aller möglichen Ruhe, dieser depressed, da wo der tiefste Ruhe ist, der Frieden am nächsten ist, ist dieses kleine Ich in der absoluten Hölle. Das Phantom hat absolut, jeder Versuch wird unternommen, da rauszukommen. Wieder einen Sinn aufzubauen oder irgendetwas zu tun oder... Also dieser Punkt von deepest despair, dieser tödlichste Punkt von, ist nicht zu ertragen. Und wenn du dich da wieder rauskämpfst, hast du wieder, aber wenn du Glück hast, verschwindest du in dem. Und bist du hier im Bootcamp der Hilflosigkeit? Bootcamp? Ja. Dschungelcamp? Boot. What Bootcamp? Naja, immer wieder eine Situation oder immer wieder was, das schwuppt, gerade gibt noch ein kleines... Hoffnungsschimmerchen auf, zack, kommt die Sense von dir. Und ja, was sage ich dir mal? Ich warte, dass die Ente hochkommt, bis sie da schießen kann. Die Entenlosigkeit. Die Feder von Hoffnung. Feder. Zack, Feder. Federschmuck. Ja, wie auch immer. Der Indianer. Ich schieße nicht auf die Feder, ich schieße auf den Indianer. Ja, aber jetzt, das ist so, wenn mich einer fragt, was überhaupt. Warum das hier so passiert, was das überhaupt bedeutet, dann ist das hier die Meditation an sich. Also hier ist die Aktion der Aktionslosigkeit, also die Absichtslosigkeit in Aktion. Und nach einer Zeit ist es für jeden das Angenehmste, wo er sein kann. Weil scheinbar ist er da gar nicht. Das ist die beste Zeit, wo er gar nicht ist. In dieser Seinslosigkeit oder Zukunftslosigkeit, Sinnlosigkeit. Und irgendwann macht das absolut Sinn. Ist auch irgendwann kränkend. Kränkend? Kränkend, ja. Ja, das habe ich gerade gesagt. Für den, der noch Aktion in sich trägt und will, ist es sehr kränkend und auch depressiv. Und verstärkt auch die Tendenz. Es verstärkt die Depression sogar. Und das ist auch gewollt. Von wegen Absichtslosigkeit, das ist auch gut. Nein, wenn mich einer fragt und dann viele kommen zu mir, seit ich bei dir bin oder wenn ich da bin, werde ich immer depressiv. Ich sage, ja, genau das, darum kommst du. Weil das ist die Richtung zur Depression, also zur Depressed, zu der Sinnlosigkeit. Das ist die Natur von Sein, da gibt es die Zukunftslosigkeit und Geschichtslosigkeit. Die hält keiner aus als relatives Ich. Das geht gar nicht. Du kannst nicht, wo keine Geschichte ist, sein als Ich. Ein Ich braucht Geschichte. Das braucht gestern, heute, morgen. Das braucht immer. Das braucht ein Jetzt auch. Das Jetzt geht ja gerade noch so. Aber wenn es sogar noch niemals ein Jetzt gibt, dann ist vorbei. Dann ist der Abgrund zu stark. Also, ich sage immer, wenn einem das nicht gefällt, ich zwinge keinen hier zu sein. Von daher ist es, aber wenn man sich in diesen Raum bewegt, in den Raum reintritt, dann darf man sich nicht wundern, dass es halt dazu kommt. Nein, nicht. Ja, es ist so, ja, absolut. Ich habe da keine, ich wünsche jedem alles Gute, wenn er wieder geht, sofort. Und das gehen auch viele, sofort wieder. Kommen und gehen. Kein Problem damit. Viel Glück. Sehe dich nächstes Mal. See you next time, ist immer das Ding. Weil irgendwann sitzen sie alle wieder da. Aber brauchen noch mal eine Runde. Und wenn es nicht in diesem Leben ist, in irgendeinem anderen Ding. Irgendwann erwischen sie sowieso alle. Danone. Da wirst du auch Nonne. Eine None. Ja, das ist aber auch gewollt, dass ich möglicherweise, manchmal bin ich sehr kränkend. Die Worte können ganz schön kränken. Und wenn du es dann persönlich nimmst, ist es meistens auch öfter unerträglich. Und auch wieder gesagt, das ist auch dann von mir nicht gewollt, aber ich weiß, dass es so passiert. Ich kann das gar nicht wollen, das kommt einfach so oder so. Weil wenn ich mit mir selbst rede, rede ich einfach so. Da nehme ich keine Rücksicht auf Verluste. Da gibt es kein, auch jetzt ein bisschen mal sanfter umgehen oder so oder irgendwas. Nein, da rede ich mit mir, mit dem, was dich gar nicht verletzen kann in seiner Natur. Und das, was da nebenbei verletzt wird, ist vollkommen, das sind so kollegiale Schäden. Ich finde das andere besser, kollegiale Schäden. Das ist das Gleiche. Kollateral. Der Kollege soll schon leiden. Ja, klar. Kollegen. Cholerische Kollegen. Naja, also was tun? Tja, Genossen können auch nicht ruhig bleiben, weil es ist nicht. Hier ist der Genießer leider. Der Genuss tötet den Genießer. Wenn überhaupt. Also das, was Freude ist, lässt mit Freude den Freudigen fallen. Mit Freude. Ohne Zöpf. Und hinter nimmt dann wieder auf. Macht auch nichts. Jetzt ja. Noch mal eine Frage zu der Depression. Tja. Da in Marokko, das war ja so ein Punkt, wo es so schien, als ob... Da wollte er mich umbringen. Nein, nee, so schlimm war es nicht. Na, er dachte, ich bin der Teufel. Ja, genau. Also wenn ich denke, du bist der Teufel, bringe ich dich sofort um. Da bin ich eigentlich am Nebensächlichen hängen geblieben mit dieser Teufelsgeschichte. Der eigentliche Punkt war... Hörte sich ja gut an. Der eigentliche Punkt war so eine Art von Erkenntnis, dass alles, was ich jemals Prakash oder Manfred genannt habe, alles nur artificial war, angelesen, angelernt, gehört, gesagt, bla bla bla, und dass danach absolut gar nichts mehr da war. Und dann kam aber diese fürchterliche Angst. Ja, aber seitdem, und das verstehe ich jetzt wiederum nicht, habe ich das Gefühl, dass es mir eigentlich nur noch besser geht. Ja, wenn du 0 Punkte erreicht hast. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier 0 Punkte erreicht habe. Doch, ich hörte dich gerade so an. Doch. Weißt du, alles als artifiziell, den ganzen Manfred, das Ganze, was er da gemacht hat, jede Übung von Osho, seine ganzen Meister. Ja, das war plötzlich so glasklar. Ja, dann ist es da einfach, aha. Und dann greift es nicht mehr. Ich habe das Gefühl, bei mir greift noch alles. Ja, aber ich das. Ich bin noch auf jeden Scheiß. Ja, aber nicht, aber nur in dem Moment. Hast du noch eine Geschichte draus? Oder ist die Tendenz, dass du eine Geschichte draus machst? Nee. Möglicherweise weniger. Oder gar nicht da. Du gehst vollkommen in die Höhe, aber im Moment und dann im nächsten Moment bist du wieder hololo. Ja, überleg mal. Manchmal ja, manchmal nein. Manchmal hält es ein bisschen länger. Ja, manchmal, aber nicht, aber manchmal hält es sehr lang. Ja. Und was war vorher? Da hast du jahrelang nachgetragen. Ja, manchmal ja. Da war der Elefant ganz schön am Einen. Ja. Ja, aber also möglicherweise die Ernüchterungszelle ist doch, hat doch irgendeine kleine Wirkung. Die Nüchternheit ist eigentlich die Ekstase selbst. Da ist eine Freude der Nüchternheit, die dich gar nicht, wo du das bist, was nicht verändert werden kann durch. Und das, was verändert werden kann, dieser Manfred Prakash, der wird immer verändert, hörst du Wort. Und manchmal bist du auch wieder voll da, drin im Prakash, und dann gehst du wieder hoch, aber was soll's. Eine Art Vierzelle, also, Hochgang. Manchmal habe ich das Gefühl, für meine sogenannten Mitmenschen bin ich eigentlich noch ein größeres Arschloch geworden. Ja, was macht dir nichts mehr aus? Also da würde ich... Da da müssen wir auch noch arbeiten, Pagas. Ich will nicht dran arbeiten, aber da würde ich lügen, wenn ich dir hier zustimmen würde. Nein, aber das ist die... Was auch immer. Man wirkt ein kleineres Arschloch. Meistens wird man noch ein größeres Arschloch, weil es dann nicht mehr ausmacht, dass man, ob man geliebt wird oder nicht. Dann ist man halt eben so... Die meisten verstecken ja das Ding, weil sie denken, sie werden dann nach hinterher nicht mehr geliebt. Von daher... Aber wenn man nichts mehr zu verlieren hat, ist man halt das, was man... ist. Also meistens wird man auch, dann denken die anderen noch ein größeres Arschloch. Weil man keine Rücksicht mehr darauf nimmt, wie sie sich fühlen, wenn man das und das tut. Weil man hat gar keine Chance, man kann gar nicht mehr spielen, dass man jemals Rücksicht genommen hat. Berechnend. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Geht's weiter? Kommt die nächste, was auch immer. Machen wir auch eine Geschichte draus. So, sitzen wir wieder am Feuer, Gewahrsein ist bereit. Und jeder erzählt seine Geschichte, wie es war. Als ich damals in der Depression war und dann rauskam, ging es mir anders. Ich will jetzt nur darauf hin, ist wieder, man macht dann halt, die Geschichte hat sich geändert. Aber da ist immer noch das, was du bist, was sich auch da nicht verändert hat. Aber möglicherweise das hat sich verändert. Ja. Aber ich habe gelesen, dass... das war bei Obaku, Huangpo, da habe ich gelesen, dass du liest ganz schön viel, oder? Mama gesagt hat, nach, vor der Erleuchtung ist nach der Erleuchtung. Ja, es ist sehr pervers. Das ist so unser Avatar von aus den 50ern. Sepp Herberger. nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Fußballtrainer. Ja. Weil es rund nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist die beste, das ist so wie es ist. Ja. Nach der Erleuchtung ist vor der Erleuchtung. Genau. Und es steht da. Ja. Was meinst du dazu? Ja. So. Ja. Uneingeschränkt. Uneingeschränkt, ja. Und der Ball ist rund. Fehlt mir nur ein. Ja. Das ist so, nach der Erfahrung ist vor der Erfahrung. Ja. Was immer da ist. So verändert sich nichts. Ja. Also das, was sich damit zeigt, hat sich durch die Veränderung, wie es sich zeigt, nicht verändert. Ob es sich dann als Erleuchtung erfährt oder nicht Erleuchtung. Oder es ist das, was es war, ist und sein wird. Egal, ob da eine extreme Form von Erleuchtung oder irgendwas anderes passiert. So. Und wieder nichts passiert. Ja. Du hast schon eben davon gesprochen, auch dass die letzten, bis du in der Hilflosigkeit versinkst. Nein, habe ich nicht gesagt. Nein? Siehst du? Okay. Ich habe gesagt, das Letzte und das Erste, was du erfährst, ist Hilflosigkeit. Mhm. Okay. Und wenn du das Erste Hilflosigkeit war, dann ist auch das Letzte Hilflosigkeit, aber das Letzte, was du erfährst, ist das Gewahrsein von Hilflosigkeit und dann verschwindet sogar das Gewahrsein und auch damit die Hilflosigkeit. Ja. Und du bist das, was du eh immer warst. Und oder sein hast du noch gesagt, dass du dann das dann auch mit der Depression hast du erwähnt, dass es einem schlechter gehen kann oder dass man in die Depression eintaucht? Nein, oder? Für ein relatives Wesen, was ein relativ geborenes Wesen ist, was davon lebt, dass es Zukunft gibt und Vergangenheit und einen Sinn hat im Leben und eine Aufgabe und das erleuchtet werden kann oder realisiert werden kann oder ein Sucher ist mit allen Karotten, ist das natürlich diese Erkenntnis zu Anfang, dass es da nichts zu holen gibt, ist schon sehr depressiv. Ja, die Erkenntnis, ich habe so das Gefühl, die ist mir in meinem Bewusstsein, oder die ist da, die Erkenntnis. Ja, normalerweise hat man nur die Kraft, sie zu verdrängen mit etwas anderem drauf. Genau. Bloß wenn die Kraft aufhört, sie zu verdrängen, wird sie präsenter. Ja, genau. Dann wird man sich also dem mehr gewahr, wenn man müde wird von, also sich vorzustellen, also so zu tun, als wenn es doch einen Sinn gäbe. Man wird müde damit und damit wird das Gewahrsein größer und dann natürlich auch erstmal eine depressive Phase. Das heißt, ich habe auch das Gefühl, dass dann in dem Fall die Depression, also das depressive Gefühl auch mit einer Wohltat einhergeht, also in meinem Fall. Das ist einfach... Das ist vom Fall zu Fall verschieden. Ja, genau. Also ich finde es einfach gut, dass wenn ich jetzt die Zukunft wird weniger, die Vergangenheit wird weniger, das Gefühl von mir selbst. Das ist, glaube ich, nicht. Das ist nicht die Depression. Oder? Du redest gerade von ein bisschen Unwohlsein. Mhm. Ja, gut. Ich habe mir gerade gedacht, wenn es dann noch depressiver wird, ist natürlich nicht. Mehr aber nicht. Sonst haben wir nicht gewettet. Bis hierhin. Also, das geht ja gerade noch, aber nicht mehr, bitte. Das reicht. Nein. Ich habe gehofft, dass dieses Typ mit der Wohltat auf sie noch dabei bleibt. Ja, komme ich einfach durch. Wenn ein so viel Gutes widerfährt, das ist schon Asbach uralt. Ja, ich war ja schon mal, ich habe es ja vor ein paar Tagen schon mal erzählt, dieses tiefe, das war für mich eigentlich das tiefste Erlebnis, das ich mein ganzes Leben hatte. Wo einfach mal eine Woche Ruhe war in meinem Kopf. Und ich kann es nur so sagen, ich wurde zur Antwort, ich war die Antwort, da war keine Frage mehr da. Und war immer noch einer da, der das bemerkt hat, dass es ich bin. Das höre ich öfter. Okay, und was? Ja, es geht doch wieder. Ja, genau. Hast du ja gerade gesagt, es war einmal und dann war es weg. Es war kürzlich. Es war kürzlich, ja. Kürzlich? Ja, kürzlich, es war sehr kurz. Ja, genau. Kürzlich. Aber da machen viele dann so ein sehr spirituelles Erlebnis draus und erleben sie Jahre davon. Und erzählen sie jedem Jahre, die müssen auch jedem erzählen, damit sie es bloß nicht vergessen. Okay. Da war mal eine Zeit, da habe ich nicht gedacht. Da denke ich jetzt noch dran. Hast du ja gerade gemacht. So was ganz Besonderes, als ich mal nicht gedacht habe. Ne? Ich habe auch viele, die da so in die Leere gegangen sind und die haben keinen gefunden da. Da war keiner. Ich habe keinen gefunden. Es gab keinen. Es gibt auch keinen. Mich gibt es gar nicht. Ich habe es genau gemerkt. Mich gibt es nicht. Hört sich auch gut an, ne? Aber alle kommen wieder und reden drüber. Aber damals, da gab es mich nicht. Das ist meine wahre Natur. Jetzt kann ich drüber reden, jetzt vermerken wir. Da hätte ich ja nichts gesagt. In dem Moment hätte ich wirklich nichts sagen können, weil mich gab es ja gar nicht. Wahnsinn. Kann man Bücher mitschreiben. Das ist so eine Nah-Nicht-Denken-Erfahrung. Nah-Todes? Nee, Nah-Nicht-Denken. So, Christa, bist du wieder da? Ja. Ich habe noch eine Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Nahtoderfahrung und Erleuchtung? Ja, müssen wir mal die Leute fragen, die beides wissen, was es ist. Oder gehabt haben. Es gab hier den Omsey Perkins in Hamburg, der hatte so eine Nahtoderfahrung und hat hinterher draußen Erleuchtung gemacht. Also ist nicht das? Nee, man kann aus allem alles machen. Man kann, wenn man sich richtig hinlegt. Was? Ja, man kann so, wenn man lange darüber nachgedacht hat, was es war, dass man irgendwann, oh, das war, dann liest man noch, wo es irgendwo mal ähnlich war und dann, oh ja, das hatte ich damals auch. Das muss es gewesen sein. Ja, du weißt es auch nicht genau, was der Unterschied ist. Nahtodeserfahrung. Zwischen Nahtodeserfahrung und Erleuchtung, das habe ich immer mal wieder gefragt, wird von beiden geredet. Also ich würde sagen, wenn Erleuchtung ist, gibt es hinterher keinen Erleuchteten mehr. Okay. Und wenn eine Todeserfahrung gibt es immer noch einen, der das gehabt hat und davon redet. Weil wenn überhaupt die Erleuchtung, wenn es das gibt, dann ist die Erleuchtung der Wegfall eines Unerleuchteten. Ja. Und das, was du bist, bleibt übrig. Da bleibt aber hinterher kein Erleuchteter übrig. Ja. Aber bei einer Todeserfahrung, da gibt es halt hinten einen, der den Tod erlebt hat, aber nicht gestorben ist. Ja, ist gut. Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ich meine, das ist, wenn überhaupt, wenn es Erleuchtung gibt, ist der Wegfall von unerleuchtet sein. Aber dadurch wird erscheint kein Erleuchtetes sein. Dann war es jetzt und immer da, das was ist. Es kommt keine Erleuchtung dabei heraus. Nein, auf keinen Fall. Es fällt nur der Unerleuchtete weg, wenn überhaupt. Aber der fällt auch nicht weg. Der muss gar nicht wegfallen. Es fällt nur das Wegfallen weg. Das ist dann Raman, da the Devotion of Devotion, die Hingabe der Hingabe, der Widerruf des Widerrufenden. Dass du das bist, was du bist, mit und ohne Unerleuchteten oder Erleuchteten, was auch immer. Und ob dieses Phantom jetzt erleuchtet ist oder unerleuchtet, es kümmert kein Schwein. Und manchmal denkt sich da vorne, dass es wäre oder wäre nicht. Es stellt sich halt vor, es wäre unerleuchtet. Und dann irgendwann stellt sich vor, es wäre erleuchtet. Aber es ist immer noch ein was, möchte gern. Ne, Christa? Hört gar nicht zu. Guck mal auf die Vögel da. Schläft oder guckt auf die Vögel? Was hast du im Kopf? Was soll ich sonst denn gucken? Was soll ich denn sonst denn gucken? Ist das irgendwie im Unterbewusstsein, guckst du auf die Vögel? Wo soll ich denn sonst hingucken? Oberallgäu. Oder ist das Unterallgäu? Ostallgäu. Ostallgäu. Haben wir noch Ossi hier? Können wir jetzt abkürzen? Hallo Ossi. Ossi. Ja, nee, da haben wir jetzt die Erleuchtung auch hinter uns gebracht, ne? In einem Rutsch. Das Schöne war, ein Todeserlebnis gab es ja die Expertin davon, die Kübler-Ross. Mhm. In Arizona dann. Die hat sich über 40 Jahre, was auch immer, Bücher und Todeserfahrung, alles Mögliche. Mhm. Und die letzten 2 Jahre, wo dann Krebs, keiner hat mehr gelitten und Angst gehabt vom Tod als sie. Mhm. Wahnsinn. Also wenn du den Unterschied dann nicht, das ist dann schon sehr fatal. Fatal. Also kannst dich nicht vorbereiten, also kannst dich noch so viel mit Büchern und irgendetwas auf die Erleuchtung, keiner kann sich auch das vorbereiten, dass es ihn nicht gibt. Das ist Wahnsinn. Wie kannst du dich darauf vorbereiten, dass es dich gar nicht gibt? Probier mal, aber das versuchst du. Versuchst dich wegzumeditieren, versuchst dich schon mal auf die Lehre vorbereiten, wo es dich gar nicht gibt. Wo keiner was von hat. Aber da willst du hin. Wahnsinn, ne? Bist du etwa auch noch dahin? Nicht mehr? Vorhin noch. Vorhin wolltest du da noch hin. Ich will das sein, was ich bin. Das geht nicht. Du willst das sein. Das geht nicht. Obwohl, du bist auch mit und ohne Wollen, was du bist. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn du das willst. Geht das nicht? Ja, meinst du, du wirst dadurch, weil du es willst? Nein. Warum willst du es dann? Weil da noch ein Wille da ist. Mein Wille geschehe? Ja, wahrscheinlich, dass ich. Und mein Wille gehe, aber mein Wille geschehe. Nee, so war das. Wille Bold. Ja klar, deine Sehnsucht geht voll dahin, das ist nicht der Punkt. Jeden Moment, wo du das nicht bist, was du bist, sehnst du dich nach dem. Das ist der Samen, der in jedem ruht. Die Sehnsucht nach sich selbst. Du sehnst dich mit deinem ganzen Herzen nach dem Herz zu sein. Und dann machst du alle Vorstellungen, was Herz ist. Und wie es dann wäre. Wie es denn sein müsste. Ja. Und nichts von dem stimmt. Weil du bist hier und jetzt das Herz, was du bist. Und es ist nichts für das, was das Herz ist, muss sich ändern. Und für deine Idee von dem, wie es zu sein hat, das ist alles... Was? Kindergeburtstag. Machst du einen Unterschied zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein? Unterbewusstsein? Ja, da ist ein Unterschied. Im Wort schon. In einem? Nee, das kenne ich nicht. Aber das Bewusstsein hat schon viele Level. Also wenn du Aurobingo liest, das super Tralala da hinten, der Aurobingo, dieser Bingo-Gewahrsein, also das Superior-Bewusstsein, das Gewahrsein, dann das mittlere Geistsein oder das Ich Bin und dann noch das grobstoffliche Bewusstsein. Das ist natürlich das Furchtbarste. Da will jeder raus. Jeder will denn da hinten in den feinen, der feine Unterschied. Gehst du jetzt zu den Vögeln, Christa? Erst träumst du davon und dann guckst du raus und jetzt gehst du dahin. Das nennt man zielbewusstes Sein. Ja, also da gibt es viele Unterscheidungen. Und wenn du da interessiert bist an Unterscheidungen, dann liest du Ken Wilber. Ken Wilber. Der kennt sich da aus. Da heißt der Ken Wilber. Wenn er Wilber. Und wenn du den dann verstehst, dann kommst du wieder und sagst mir, was er sich so denkt. Weil ich habe selten wen getroffen, der ihn überhaupt verstanden hat. Ich glaube, er selber nicht. Bin mir da nicht so sicher. Siehst du, jetzt geht sie zu ihren Vögeln. Sind die Vögel unter sich da draußen. Daskalus, der schreibt doch von den drei Körpern. Wer? Daskalus. Kenn ich nicht. Nein. Das Schwert? Nein, das war ein Heiler in Zypern. Das Schwert des Daskalus? Gab doch so ein Buch, ne? War das nicht das Schwert des Daskalus? Nein, das war ein Heiler in Zypern, der hat gelebt etwa bis vor 10 Jahren. 20. Ach, jetzt erst? Ja. Ach so, nee, solche Leute kenne ich nicht. Die jetzt erst gelebt haben. Nee, das war ein Heiler. Nein. Und der ist trotzdem gestorben. Das finde ich super. Über 80. Ja, über 80 heißt doch gar nichts. Mein Vater ist auch über 80. Ist auch kein Heiler. Das eine bedingt das andere. Der war über 80. Also stark. Wenn er über 180 gewesen wäre. Und dann in der Kurve. An was ist denn gestorben? Das weiß ich nicht. Ja, das wäre jetzt aber mal lustig gewesen. Ja, am Altar. Meinst du, jeder stirbt am Herzen, das wissen wir. Das Herz ist immer das Letzte und jeder stirbt am Herzen. Ein bisschen Diabetes hat er auch gehabt. Schon? Er ist der Experte. Er war der Assistent von ihm. Er war da und hat assistiert. Jetzt haben wir einen Heiler hier. Weil ein Assistent vom Heiler muss ja auch ein Heiler sein. Und dann hat genug Geist, ja. Die Zeit ist jetzt, aber die Qualität zählt. Egal wie lange mancher die Hand auffällt, da passiert nichts. Mancher, der denkt nur dran, die Hand hinzuhalten, schon ist passiert. Jeder hat wirklich, bekommt ein Bein länger ziehen? Nein. Das haben wir ziehen, wir müssen lange. Das haben wir bei den Fröschen früher immer gemacht. Du hast auch diese Kraft. Die Frauen haben geküsst und wir haben die Beine lang gezogen. Also was hat er dann mit dem Bein gemacht? Dann war ein Bein länger als das andere. Was soll das denn? Das war ein Spaßvogel. Jemand, du weißt schon, was ich meine. Ein Hüftproblem oder so. Nein, wenn ein Bein kürzer war. Dann hat er das länger gemacht. Gleich lang wie das andere. Nicht länger. Nein. Hat er immer genau getroffen, genauso lang wie das andere. Ja. Genau. Das nenne ich gut. Das ist schon. Da Hut ab. Mhm. Wenn man das schafft, ne? Wenn es nicht so ein Millimeter mehr oder weniger ist. Ja, sonst ziehst du wieder. Und ja, sonst zieht man das, dann zieht man das. Und der Mund ist super, jetzt ist so lange. Das haben bei mir die Bundeswehr geschafft. Aber beide gleichzeitig. Ich bin noch 15 cm bei der Bundeswehr gewachsen. Mit 18. Die haben mich echt lang gemacht. Die haben mir Beine lang gemacht. Ja. Den haben wir richtig lang gemacht. Ist die Bundeswehr auch ein Heiler? Die heilt einen von der Idee, dass man freien Willen hat? Das wahrscheinlich schon, ja. Ja, ich habe das so empfunden. Hinterher wusste ich, wenn jeder Trottel dir sagen kann, wann du stramm stehen sollst, wer bist du überhaupt? Das ist, glaube ich, ganz heilsam. Also was hat er noch gemacht? Der hat gelehrt. Gelehrt? Mit EE oder mit H? Mit H. Und jetzt seid ihr mit dem EE? Nein. Nee, jetzt den anderen, Mauriz, wie heißt der, Mario Mantese da? Mit EE, ja. Du kommst vom EH zum EE. Ja. Ja, und jetzt, was empfindest du besser? Der EH oder EE? Ich bin beides eh. Beides hat nicht gestimmt. Ach, beides ist eh nicht. Ja. Was du dir Nein, sagst. Beides war gut. Nein. Aber nicht das Ende oder? Ach. Nicht der kürzeste. Beides war eine Gasse, aber ohne Ende. Ja. Der kürzeste war. Das so wie der Wilhelm Tell, durch diese Gasse muss er kommen. Aber er kam nicht. Oder er kam, das war das Schlimme, er kam. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja. Mit dem Hut auf. Nee, wahrscheinlich auch. Heiler ist eigentlich für mich, allein die Idee von einem Heiler ist Unheil. In der Hinsicht, wenn du nach dem strebst, was du bist. Nein, er hat beschrieben die drei Körper. Körper, Geist, Seele? Oder welche? Er nimmt es anders. Ja, ich meine, das sind ja immer diese drei, von denen sie alle reden. Was, du warst dabei. Sagen Sie es bitte jetzt. Er liebte diese Dreifaltigkeitsgeschichte. Heiliger Geist, Gott und Sohn. Also er bezog sich immer viel auf Den Vater, den Geist und den Sohn? Also sehr christlich dann. Ja. Sehr, also sehr stark. Essenitisch eigentlich mehr, oder? Essenitisch. Essener. Das ist ja seine freie Auslegung. Für ja. Er hat als Vater gegessen und als Mann auf Toilette gegangen. Oder wie war das? Sind das die Essener? Nein, die Essener. Ach, die Essener. Die neben Duisburg. Ich dachte, die waren immer bei Duisburg da. Er sagte immer, er hat diese Heilgabe, einfach diesen Kanal bekommen und er muss es tun, aber es hat nichts mit ihm zu tun. Also wie John of Gott da aus Brasilien. Ja. Nee, ist ja das Ähnliche, der sagt ja das Gleiche. Kennst John of Gott? Oder nicht? Brasilianischer Heiler, der eben aus Brasilien kommt und manchmal auch in Europa ist. Ah ja, ja, der ja, kommt ja jetzt in die Schweiz. Ja, weil er in Deutschland nicht mehr kommen darf. Ach doch, doch, der kommt bald. Darf er wieder? Darf er wieder? Ja. Ah. Also ich bin nicht auf dem neuesten Stand. Das war auch so eine Skandalsache da. Aber naja, jetzt kommt er wieder. Also, ich habe auch viel Gutes von gehört. Der kann aber keine Beine länger machen. Das kann er nicht länger. Die Beine. Er macht, er hat andere. Er macht so Operationen ohne Narkose und so. Greift rein. Mit der Nagelschere. Wie die Philippinen. Ist alles wunderbar. Das Leben hat echt so viel. Ja. Nichts dagegen einzusehen, oder? Ich hab keine. Jesus war auch mal Heiler. Ja. Bis er zum Christus wurde. Ist ja immer vom Saulus zum Paulus oder von dem einen zum einen. Es gibt halt diese ganzen Ebenen von. Ja, aber das kann doch nur gesagt, das ist nicht seine eigentliche Aufgabe hier. Also der war ganz klar, dass eben nicht das Heilen sein Ding ist. Was denn? Das musste er machen, sondern eben auch wieder wirklich die Transformation. Transformation? Wohin? Wen hat er denn transformiert? Das weiß ich nicht. Hat er mit E.ON gearbeitet? Ja. E.ON, Transformatoren. Und er hat auch eben irgendwie zum Körper rausgegangen und zum Körper. Nein. Ja, andere Besuchung. Tuli im Traum, ja. Das macht mich jetzt aber. Die hat sogar solche Fähigkeiten, ja. Nein. Ja. Da muss ja was dran sein, wenn ich das von allen Seiten jetzt höre hier. Hast du den nachts besucht oder so? Der hat dich in der Nacht besucht? Ja, der kam da so. Ohne Körper? Ja, so körperlose Dinge. Und ist in dich eingedrungen? Das hätte er gerne, aber. Das hätte er gerne. Ja, das ist so. Er ist halt Grieche. Er ist halt Grieche. Zypern. Grieche. Das ist hier die richtige Sache. Ja. Das hat unser Hauptmann beim Bundeswehr auch immer versucht, weil er war von der anderen Sorte. Der hat immer blaue Augen gehabt nach der Übung. Aber der hat natürlich nicht aus dem Körper raussteigen können. Der wollte ja einsteigen. Dann machte er das, was hat er eben diese. Also was ist so eure Frage jetzt überhaupt? Ich habe mal von der Wissen wegen den drei Körpern, ob denn das nicht. Was? Was ist damit? Ja, der sagt, die müssen wie zusammengehen. Die müssen zusammengehen? Also der beschreibt das wie ein Kreis. Die Trillinge. Drei Kreise. Und dann fließt das in einen. Nein, das fließt in einen. Also das ist dasselbe, dass man das alle immer macht. So. Wenn man isst, fließt das in einen. Ich komme immer nicht mit, ich bin da immer sehr. Also wenn man nicht alle drei Körper realisiert hat, kann man nicht alles im Fluss haben. Oder was heißt das? Was hört sich gerade so an? Wenn man nicht aller drei Körper gewahr ist oder im Hier und Jetzt oder mehr noch, dann das ist man ist nicht. Das ist wie das Ziel, dass man das eben erreicht. Ja, ich meine, wenn man das nicht ist, hat man es nicht erreicht. Ja. Ja. Scheiße. Das ist dann wirklich schlecht. Das hört sich auch an wie Aurobingo. Ja. Ja, es ist so ähnlich. Also 1, 2, 3 und dann sehen wir mal. Ja, gut. Willst du jetzt wissen, was ich davon halte? Ich glaube, das weiß ich jetzt schon. Okay, dann müssen wir ja nicht mehr drüber reden. Was hat mich jetzt noch mit dem Leben getan? Mit der NATO? Nee, was war? Unterbewusstsein. Ach so. Ja, und wegen dem Alibi. Ja, ja. Nee, meine, es ist interessant. Kann man als Sport mal sich drüber unterhalten. Diese Reise, dass du der ewige Reisende bist durch alle Ebenen und nirgends dein Zuhause findest. Das sind alles Traumzustände. Alles Wege oder irgendwelche, könntest sagen, Variationen von Realisationen. Aber nicht eine ist realer als das andere und ob du jetzt alle sieben zusammen machst oder alle drei oder so, macht dich nicht kompletter. Die Idee, die wird dann, ist ein bisschen fragwürdig, dass du dadurch reist, durch diese ganzen, dass eben dieser Wechsel stattfindet von persönlicher Wahrnehmung zu unpersönlicher und dann auch Gewahrseinswahrnehmung zu dem Vater und dann möglicherweise das zu sein, was vor dem Vater ist und dann wieder zu dem zu sein, was war. Alles das, diese sieben Variationen sind möglich. Aber die Idee, dass du das alles wissen musst, um zu sein, was du bist, das ist halt dieser Detour. Also, wenn wir hier von Shortcut reden, dann eben könntest du eigentlich schon jetzt sein, was du da nicht werden wirst. Das könnte man so drüber reden. Aber man könnte dann doch so aus Jux und Dollerei, wenn man schon mal dabei ist, drüber reden, wie es da hinten ist. Kann man auch drüber reden, wenn man nichts davon erwartet. Ne? Aber möglicherweise hat man durch die Beschreibung, wie ich gerade gehört habe, wie ich das, dass er doch dann denkt, ist kompletter geworden. Also holistischer. Wenn man das alles kennt. Als so eine Landkarte, damit man irgendwann mal ankommt. Wo man egal. Ja. Nee, das ist so Vedanta-mäßig auch. Das sind, in Indien wäre dann Vedanta. Also alle Stufen von da nach da, was du zu tun hast, welche Übungen, wie oft du dann dich etablieren musst in den Zustand. Und dann der Rezepte gegeben. Ja, naja, ist so eine Landkarte, wie man zu sich selbst findet. Kann sein, also ich sage nicht, dass es da nicht funktioniert. Und doch, es wird nie funktionieren. Du wirst durch, egal wie oft du da durch die Zustände gegangen bist, wirst du nicht, trotzdem nicht mehr zu, als du bist. Aber wenn es Spaß macht, und wenn es sein soll, musst du es eh tun. Aber wenn dein Interesse und die Tendenz noch da ist, wirst du da hinterher sein. Und wenn nicht, musst du nicht, aber kannst dich nicht entscheiden. Diese Hilflosigkeit, die ist einfach deine Natur. Du kannst nicht wollen, was du willst. Und wenn die nächste Tendenz ist, dass du dich als Gewahrsein empfinden willst oder war, dann wirst du da hinterher sein. Koste es, was es wolle. Du wirst alles Mögliche tun. Und das würde ich auch nicht mehr oder weniger machen, weil das ist halt, was das nächste sein wird. Oder der nächste Schluck Kaffee. Oder das nächste, der Versuch, das Gewahrsein zu erreichen oder mehr sich da zu etablieren. Alles das ist das Nächste, aber was immer als Nächstes kommt, wird dich nicht, es wird kein Ende geben. Und wenn er denkt, er hätte es dann erreicht, das Ende der Fahnenstange, dann hat er eine Illusion. Das Ende der Idee. Naja. Also für mich gibt es immer wieder dann und dann und dann und dann. Es wird nicht aufhören, der. Es wird auch nie zu Ende kommen, du wirst nie komplett genug sein, du wirst nie das und das sein. Du wirst dich immer wieder realisieren müssen als das Nächste. Egal wie dumm es ist, oder wie schlau es ist, oder wie hoch es ist, oder wie komplett es ist. Manchmal ist es halt komplett, manchmal nicht komplett. Aber das Komplettsein macht dich nicht kompletter und das Nicht-Komplettsein macht dich nicht komplett. Du bist immer das, was du bist. Also, sei es wie es ist. Ja. auch im Oberallgäu. Ostallgäu. Auch da. Goll, goll. Ja. Also ich habe eine Frage, ich habe eine 19-jährige Tochter und die sagt öfter mal, Mama, ich finde das Leben sinnlos. Hat zu Recht. Ja, aber in dem, dann fragt sie mich mal, sag mal was dazu. Ja, würde ich ihr sagen, hast du recht. Machen wir jetzt damit. Trinken wir trotzdem Kaffee oder essen Kuchen? Am besten, man gibt erstmal recht und dann ist das Pulver verschossen. Und dann trinkt man zusammen Kaffee. Und auf einmal fällt dir auf, vielleicht ist er doch nicht so schlecht. Man bietet erstmal den Nullpunkt an. Und von da an ja, ist der nächste Moment einfach okay. Aber wenn man versucht, dann daran rumzudoktern oder so, sagen, es ist doch alles nicht so schlecht, dann versteift es sich wirklich auf den, alles ist scheiße. Das ist dann. Also früher habe ich öfter mal an die Kernhand gesagt, Mama, ich glaube, ich langweile mich jetzt schon. Und dann habe ich gesagt, ja, warte mal. Naja, das wird noch schlimmer. Mama, ich weiß nicht mehr, was ich machen kann. Ja, ja, einfach nur okay. Ja, stimmt. Einfach akzeptieren, okay, du hast recht. Dann entspannt sich das von alleine. Das, eine Extremsituation hatte ich mit meinem Vater, der Mutter stirbt und er wollte nicht mehr weiterleben. Oh, ich springe hinterher, ich will ins Grab, wie kann ich mich umbringen? Ich sage, wie kann ich dir helfen? Seil, Kugel, Pille, kann ich dir helfen? Saß er vor mir in der Stube, in der schönen Ding. Sag ja, was? Und da wurde er so zornig auf mich, so eine Aggression auf mich, wie kann mein Sohn mich so behandeln? Der hat total vergessen, sich umzubringen. Wie konntest du das tun? Meine Schwester. Ja. Und abends hat er mit seinen Freunden da gestanden und hochgetastet und hat so, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Den gleichen Abend und drei Monate später eine neue Freundin. So ist es mit Leuten, die, wo es geht nicht mehr weiter, ich will nicht mehr. Ha, ha, ha, ha. Du kannst keinem glauben. Die wollen nur irgendwie, aber meine... Die Aggression dann umzuleiten, nämlich der sie vertragen kann, ist vielleicht nicht so schlecht dann. Wenn überhaupt Psychotherapie ist, das die Möglichkeit, eben die auf sich selbst gerichtete Aggression auf irgendwen draußen, auf einmal verschwindet. Lass du doch zornig auf dich sein, ist doch scheißegal. Ja, danke. Das kenn ich schon. Das muss ich erstmal lernen aushalten. Ja, ich meine, wenn man es vertragen kann. Ja, also ich bin da eigentlich sehr, ich habe ja meine Übungen ständig. Bin da doch schon. Also wenn man das Absolute, dass die Konsequenz nicht scheut, also dass man dann sich nie wieder sieht oder als Sohn weg ist oder irgendwas, dann kann nichts passieren. Also was soll passieren? Man ist einfach so, wie man eigentlich auch denkt. Wie kann ich dir helfen? Und er hat auch gemerkt, ich meinte es ernst. Das hat ihn total... Das war dann nicht so lustig. Für ihn. Ich musste doch lachen hinterher. Na gut. Was? Und ich muss jetzt aushalten. Ja, du sie hat ihn jetzt an der Backe. Er macht sie vom Acker, der kommt da. Der Hoferbe kommt nicht mehr weiter. Ja, er ist Experte dafür. Familienaufstellung. Das war. Schalmutter. Das war einmal. Ja, es gibt viele Mütter, die kommen und sagen, wie, wenn ich das alles jetzt verstanden habe, wie kann ich dann mein Kind am besten erziehen? Oder wie kann ich, wenn ich weiß, ich kann nichts tun oder irgendwas, was soll ich machen? Was wäre das Beste? Ich sage, sei das, was du, was deine Natur ist, was du bist, nämlich diese Furchtlosigkeit, die du bist. Und in dieser Umgebung wird dein Kind eben die Furchtlosigkeit, nämlich weder erzogen noch nicht erzogen. Das ist die Angstfreiheit, ist wenn überhaupt das Beste, wie man mit seinem Kind umgeht. Alles andere ist, versuch was zu kontrollieren, was gar nicht zu kontrollieren geht. Lebe es einfach vor, das zu sein, was eben vollkommen keine Angst braucht und hat vor dem, was sein ist. Diese Furchtlosigkeit, komme was wolle es. Das Nächste wird immer das Nächste sein, also schauen wir mal. Also wenn überhaupt. Das ist dann eben eine gute Gesellschaft für sein Kind. Wenn man schlecht drauf ist, ist halt man schlecht drauf. Und wenn man gut ist, dann gut drauf. Man spielt einfach kein Spiel mit seinem, was immer das ist. Und auch die Konsequenzen. Okay, wenn du gehen willst, geh. Wenn du denkst, das ist dein Ding, fertig. Tür ist immer offen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Dann können die nie gehen. Wenn die Tür immer offen steht, ne? Habe ich so gehört. Hätten sie bei mir das gemacht, hätte ich auch nicht gehen können. Die wollten mich unbedingt festhalten. Deshalb konnte ich gut gehen. Haben mich mit durch Versuch festhalten rausgeworfen. So. Also, wenn du wen loswerden willst, versuch ihn zu halten. Das stimmt, ist immer so. Versuchen, das, dann fühlt er sich erwürgt und gefangen im Gefängnis, dann muss er raus. Geh doch. Franz wartet schon hinter der Tür. Gut. Waren wir wo? Das kann natürlich schon mal tragisch enden manchmal, gell? Das was? Das kann schon mal auch tragisch enden. Das ist immer tragisch. Also tragisch. Komm mal, du lebst davon. Du hast Urnen verkauft, willst du verkaufen. Er hat mich erst ein Schweizer, der, wo du deine, die Asche dann hinbringen kannst, die er dann unterm heiligen Baum vergräbt oder so. Und dann dachte er, es kann tragisch enden. Nee, mir ist jetzt mein Bruder in den Sinn gekommen, der sich dann das Leben halt genommen hat. Welcher war? Ich dachte, mein Bruder, mein Jünger, oder? Der sich dann irgendwie das Leben genommen hat. Nicht dein Zwillingsbruder. Und da habe ich ihn aber schon zu kauen gehabt. Ich hätte den am liebsten nochmals umgebracht. Ja, wie konnte er dir das antun? Ja, und dann noch die ganze Wohnung beschrieben mit, jetzt glaubt ihr mir, dass ich euch liebe. Und solche Sachen, oder? Der hat sich dramatisch vom Acker gemacht. Das war eine dramatische Der lebt jetzt noch mehr als du. In dir. Naja, das war echt hart damals, das weiß ich nicht. Das juckt dich jetzt noch. Vielleicht ist das Kratzen. Wer weiß. Wollen wir mal eine Aufstellung machen? Ich habe da so einen Experten. Man weiß immer nicht, wofür man gut ist, wenn man in so eine Runde kommt. Was ist denn überhaupt dramatisch? Dass man geboren ist, ist dramatisch. Der Tod, hat doch nichts Dramatisches. Damals habe ich schwer getan. Ja, aber doch nur, die Überlebenden haben daran zu knabbern, doch nicht der Tote. Es ist immer der lebt, der ist scheiße dran. Von Grund auf. Geboren zu sein ist schon die Hölle, komm. Schon dramatisch genug. Und dann einen zu sehen, der sich vom Acker gemacht hat und man selbst muss weitermachen, das ist schon zornig dann. Der ist weg und ich bin neu auch hier. Du bist neidisch, das ist alles. Auf die Urne. Darum will er auch die Urnen jetzt verkaufen. Er will wenigstens noch Geld draus machen, aus dass Leute gehen. So als Schmerzensgeld. Der Sau ist vom Abgehauen, ich habe mich hier übrig gelassen. Schweinebacke. Nee, was ist dramatisch? Nochmal so, was ist überhaupt dramatisch? Das ist mir jetzt einfach so gekommen als Geschichte, als Erinnerung damals. Für mich war es damals dramatisch, weiß ich noch. Also ja. So diese darum hat er sich auch umgebracht. Darum hat er sich auch umgebracht, weil er wusste, für dich ist das dramatisch, dass du was davon hast. Er war ein Gönner. Er hat dir das gegönnt. Und was für eine Dramaturgie mit Schriften an den Wänden und Gott und Gott. Jetzt seht ihr, dass er... Was er hat gezogen und sich aufgehängt, irgendwie am Fenster. Wenn er noch die Zehe gestreckt hätte, hätte er noch abstehen können. Hätte er, wäre er vorher zu dem gegangen, hätte er längere Beine gehabt. Man weiß nie, wovor das gut ist. Wenn man zu so Heilern geht, eben die das Bein lang machen. War er bei der Bundeswehr oder beim Soldaten? Nee. Wisst ihr? Hätten sie ihm auch länger gemacht. Ja. Warum bist du sie gewachsen? Ja. Ich war noch 1,45 mit 14. Habe ich gesagt, bei der Tanzstunde Brusthöhe. Die richtige Höhe, habe ich gesagt. Augenhöhe mit auf. Ich habe auf den Schoß der Dame gesessen. Habe ich noch Fotos irgendwo? Die glauben. Frag sie! Dann komme ich ins nächste Buch. Nicht wie Ramisch mit Bodybuilder, ich auf den Schoß von meiner Tanzpartnerin. Wenn das Leben nicht Wahnsinn ist, sagt er, es ist so ein Kasperletade. Mann. Ist gleichzeitig griechische Tragödie und ein Slapstick. Ja, aber das ist eine Tragödie, das ist die größte Komödie. Dass da so eine tragische Komödie daraus wird. Du spielst die tragische Figur, die versucht die ganze Welt zu tragen. Und ständig gebückt, davor sich hinbückt. Die Welt ist so schwer. Was? Atlas, der die ganze Last der Welt auf den Schultern. Das nennt man eine Altlast. Sein Name war eigentlich Altlast, nicht Atlas. Weil siehst du, in Griechenland die Tempel, da stehen immer diese Dinger. Das sieht so aus, als wenn sie die Säule da, als wenn sie was halten. Aber die halten doch nichts. Nimmst die Dinger weg, steht der Tempel immer noch. Sowas ist mit deinem Atlas. Ist doch eine Luftkugel da oben. Der tut so, als wenn es schwer wäre. Das ist lauter... Ja, Kevin. Kein Gewinn. Kevin. Therapie unlimited. Wie verkrafte ich, dass mein Bruder mich verlassen hat? Da kann man eine Karriere draus machen. Komm mal. So. Wo waren wir? Christa, wie war's? Gut. Aber was hättest du gemacht, wenn dein Vater gesagt hätte, ja okay, besorgen wir eine Pistole? Oder ja, es hätte länger gedauert. Ich hätte ja erstmal nach Hannover fahren müssen, eine kaufen. Was? Hätte er meine Schwester gefragt. Ja, alles zusammen. Das mag ich nicht fragen. Wärst du so weit gegangen? Ja, ich wäre nach Hannover gefahren. Was glaubst du denn? Und wenn ich wiedergekommen wäre, hätte er wieder mit seinen Freunden gesoffen da. Hätte er schon vergessen gehabt. Das Paul ist versprochen. Christa springt jetzt weiter. Christa möchte das Märchen noch verändern in seinem Ende. Das ist immer noch, sie denkt immer noch an ihre Männer, hätte ich damals gemacht, wenn das und das passiert wäre. Ja, es hört sich genauso an. Was? Ich hätte ja nichts machen können. Na gut. Ja, wo waren wir? Bist jetzt tiefer gerutscht. Sehe ich so aus. Die Erhöhte hat sich jetzt nach unten begeben, weil sie hat so gemerkt, oben ist auch nicht, oben bin ich genauso wie unten. Jetzt sitzt sie da. Ja, gut. Gisela, bist du wieder dran? Ja. Ist es jetzt besser? Keine Ahnung. Wenn man von Stuttgart nach Berlin kommt, dann muss irgendwas bei rausgekommen sein. Ach, das ist besser, ja. Ja, also. Das kann ich sagen. Das ist aber auch keine Kunst. Das versteht manch anderer, ne? Das versteht jeder. Ich war übrigens mal Gröningen und nicht Stuttgart. Ist doch noch schlimmer, ne? Ostenstuttgart. Die Vorhölle vor Stuttgart. Irgendeiner aus Stuttgart hier? Sonst noch? Nee. Du nicht, ne? Nee. Keiner will aus Stuttgart kommen, das ist schon. Die hast du alle vergrault. Na Gott sei Dank. Nee, da kommen immer nach München immer noch ein paar. In Thailand waren sie sogar. Das waren aber neue. Das waren neue, das waren keine neuen. Die waren das letzte Mal, als ich in Stuttgart war. Die waren das letzte Mal da, als ich gegangen bin. Die Alte? Ja. Da waren sie das erste Mal da, als ich gegangen bin. Das ist auch das erste Mal, das letzte Mal passiert bisher. Das ist nur in Stuttgart gewesen. Da bin ich gegangen nach 10 Minuten. Hm? Weil da war, seit 5 Jahren war da immer einer, der hat rumgemeckert und rumgenörgelt, so ein Ding. Und dann habe ich mal gedacht, mal gucken, was er macht, wenn ich ihn rauswerfe. Normal habe ich immer nach 10 Minuten habe ich mit ihm so Witze, hat er sich beruhigt. Sag ich, nee, du gehst jetzt, ich habe die Schnauze voll. Ich gehe nicht, muss die Polizei holen, muss ich mich raustragen. Richtig, bam. Richtig, Pelle, du. Ich sage, okay, habe ich alles eingepackt und gegangen. Wir saßen alle. Dann saß hinter ihm einer, so ein langer Blonder, wollte ihn umbringen. Ich bring dich um, wenn du. Dann kam er runter, oh, da war er richtig. Theater, ich sagte, richtig Stuttgarter Komödienstadel da oben. Boah, wollte ihn schlagen und Ding. Ja, und dann kam sie um. Und dann kam er runter mit seiner Mutter und seinem Bruder und dann war ich am Auto, ich konnte nicht ins Auto, ich konnte nicht weg, weil sie den Schlüssel hatte. Stand ich da wieder, dann kam er da an, oh, lass uns einen trinken gehen, da sind alles Idioten da oben. Ich sage, bist du wieder hier? Ich wieder hoch, saß da dann noch, haben da hingesetzt und weitergemacht. Nur weil sie gebummelt hat da oben. Das sind die Organisatoren. Das war mein letzter Talk in Stuttgart. Nee. Ja, war der letzte Talk. Die letzten drei. Ich habe noch zu Ende gemacht, aber es war der letzte Mal, letzte Termin. Aber der war gut dann anschließend. Ja, aber ich hab mich so gefreut, dass ich nicht mehr kommen musste. Man gönnt ja nichts, ne? Ja! Aber als ich das erste Mal runtergegangen bin, dachte ich, ja, jetzt habe ich es geschafft, das ist jetzt das Ende. Weil ich wieder oben war, gesessen habe, scheiße. Keine Schuld. Nee, Stuttgart ist echt die Hölle. Muss man echt sagen. Das ist ein Kessel. Was? Das ist ein Kessel. Aber dann müsstest du dich doch wohl fühlen. Jetzt wisst mal, was ihr von mir hält. Das sind Aussagen, die kann man nur in Stuttgart kriegen. Das ist Bethlehem Deutschlands. Das Bethlehem? Ja, hat Matukan gesagt, weil er da geboren ist. Ja, weil er da geboren ist. Jetzt werden Dinge klar. Ja, jetzt werden Dinge klar. Jetzt weißt du, warum du Es geht um die Joachim, die Spätgänse, die tying up with the bee. Ja. Da muss er aufpassen, dass sie nicht auch noch kreuzen werden. Ja, ja, das Bett, das ist der Kommel. Oh, jetzt waren sie aber auf hier. Er würde auch den Nagel noch mit rein, und wenn Madoka da hängen würde. Das sind ja vielleicht ja. Zappel nicht rum. Ja, Rudi hat ihn organisiert ein paar Jahre. Ja, jetzt musst du vorsichtig sein. Das hätte ich Rudi nicht zugetraut. Das war nett, meinst du? Weil sie ist ja nicht von seinem... Von seinem Rudi. Okay, na gut, Spaß beiseite. Habt ihr noch eine andere Beine-Langmach-Frage oder so? Bethlehem Deutschlands. Was eine kann man, er leidet nicht um Minderwertigkeitskomplex. Ja, kann man nicht. Aber Größenwahn ist nicht anders. Ich glaube, es ist nur die andere Seite der Medaille vom Minderheitskomplex. Minderwertigkeit. Ne? Auch im Buchholz, ne? Das hatten wir heute Morgen schon, ne? So. Isa haben wir auch nichts zu erwarten. Und daneben. Ich habe eine Frage. Du hast sie eben gefragt, wie ist denn von Stuttgart nach Berlin? Und da kam mir die Frage, wie ist denn von Berlin nach Mallorca? Das merke ich kaum, weil ich ja kaum in Berlin war. Ich war genauso viel in Mallorca die ganzen Jahre wie in Berlin. Ist kein Unterschied dann. In dem Moment ist kein Unterschied. Ich war letztes, glaube ich, die ganzen Jahre mehr, nicht mehr als 3-4 Wochen in Berlin. Also kann ich, das ist kein Vergleich jetzt. Kannst du sagen, wie ist es von Koh Samui oder wie ist es von Amerika, wie ist es von da nach Mallorca? Man könnte auch fragen, wie ist es auf Mallorca? Oder genauso scheiße wie in Berlin. Oder wie in Bochum. Oder wie in Bochum. Nein, wenn du mich so fragst, ist überall scheiße. Voll. Ach, war eigentlich ein bisschen neugierig und ich dachte, ich klaue das ein bisschen, aber... Ja, wenn er mich so fragt... Du musst jetzt die Tasse Kaffee anbieten. Nee, das hat das Inselradio schon nicht gemocht, meine Antworten, als ich die Ausstellung hatte. Da hat man gefragt, hat dich Mallorca inspiriert beim Malen oder so? So, scheiß Licht hier. Ich brauche kein Licht zum Malen, wer braucht schon Licht zum Malen? Die Galeristin hat mich nie wieder zum Interview geschickt. Man sollte mich solche Fragen nicht fragen. Letztes Mal bei der Ausstellung in Santani, da kam auch eine Frau mit dem, was haben Sie sich bei dem Bild gedacht? Oder? Ich bin fast interessiert, ich möchte vielleicht eins kaufen, sage, für dich ist das nichts. Wer solche Fragen hat, der darf mein Bild nicht kaufen. Du kriegst das eh nie. Das ist so Galeristin und hat sich beschwert. Kam Ingrid wieder. Einfach nichts sagen. Ich bin da nicht so. Ich versuche ja den Talk genauso. Seit 15 Jahren versuche ich die Leute beim ersten Mal, Peng, willst du überhaupt, hau ab, willst du von mir? Oder beleidige ständig oder irgendwas. Aber es funktioniert nicht. Bei Malerei geht das vielleicht. Obwohl, die Frau war dann ständig an meiner Seite. Ich glaube doch da nicht. Klingt wie Scheiße. Ja, das, was man nicht versteht, da ist man interessiert dann. Da ist etwas, diese Frechheit, diese ist so, Da kommt irgendwas, da weiß man gar nicht, wie man das wechseln kann. Und dann möchte man mehr davon scheinbar. Keine Ahnung. Weil man möchte auch so sein. Das ist diese Attraktion. Dass man auch diese, man möchte auch so einfach scheißegal raus mit der Ding. Nicht Konversation, Smalltalk wegen Geschäftsgebaren oder so. Weil man da Sinn, also denkt, man müsste was verkaufen, dann sich runternehmen oder dann freundlich sein, nur weil man was will. Ist ja eklig. Ich muss mich mal in Amerika in den Shopping-Dingern da leben, wenn die einen dann an... I love you, brother. How was your day? Oh, fuck you too. Ein Deutscher. Then I love you. Yeah, I hate you too. Aber dann lachen sie alle. Das ist ja das Fatale. Du kommst mit der Frechheit gar nicht durch. So. Wo waren wir? Frech kommt. Eine gute Geschäftsstrategie, das probiere ich auch mal. Ja. Jemand im Magazin. Sie kommen mir nicht in die Ohren. Nicht für dich. Erzähl uns das nächste Mal. Bist du Schmuck? Ich verstehe dir nicht. Glaubst du gar nicht, dass das wirkt? Sobald ein Schmuckhändler ist und sagt, das ist, nee, das ist nichts für Sie, nimm, das ist, ach, ist alles nicht für Sie. Das ist alles. Das sieht doch ganz, das vielleicht, na, probieren Sie es mal, aber ich glaube nicht. Der Mann daneben, der wird dich lieben dafür. Und dann wird er freilich was kaufen. Der wird seine Börse zucken, nur weil er dich gern hat. Und dann wird er dir zeigen, dass er seiner Frau doch was schenken kann, gegen deinen Willen. Dann ist er nämlich der Größte. Aber nicht, weil du das ihn einreden willst, dann macht er sofort dann. Was will der Arsch von mir? Nein, das ist nichts für ihre Frau. Dann sagt er natürlich, das ist doch gar nicht meine Frau, das ist meine Geliebte. Ja. Aber sag ich doch, ist nichts für ihre Frau. Aber sie ist die Schmuckrändlerin, die versteht's nicht. Das ist das Fatale. Das muss ich in Englisch nochmal machen. How to sell jewelry to ladies who want to buy and you don't want to sell. So, irgend noch ein Heiligen? Was das mit diesem Kasterletheater eben, das hat mich irgendwie so berührt. Eben? Ja, hast du vorhin gesagt, über was für ein Kasperle-Theater, und das hat mein Vater früher immer gesagt. Mein Vater, der ist psychisch krank, und das hat mich als, gewesen, also der ist tot mittlerweile. Ach so. Und das hat mich als Kind immer so furchtbar... Was hatte der denn für eine psychische Krankheit? Na, so Verfolgungswahn und ja, da sind wir ja, Psychosen. Da sind wir unter uns. Aber ich habe eben so, das ging mir so nach, weil ich so gedacht habe, ja, wie recht er hatte. Und mich hat das als Kind irgendwie total böse gemacht. So. Da habe ich mir gedacht, ja, der versteht überhaupt nichts. Dabei war er vielleicht der Einzige, der irgendwie was sehen konnte oder so. Mensch, Moment. Jetzt merkst du erst, was du an ihm hattest. Man könnte sagen, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Aber kann man vielleicht nochmal ausbeuteln und nochmal angucken, Papa, so als nochmal Auge in Auge, Papa, ich glaube, du hattest recht. Und dann noch wieder zumachen. Das ist auch eine Familienaufstellung. Ja, das nennt man Familienaufstellung. Wunderbares Beispiel. dann ist auch noch was für gut. Dann siehst du nämlich deine Zukunft in ihm. Was sehe ich, meine Zukunft? Deine Zukunft, weil du wirst, dann wird deine Tochter dich auch mal dann wieder irgendwann aufstellen. Die freut sich jetzt schon, das heißt. Lacht sich jetzt schon kringelig. Hat es jetzt schon vor Augen, dich wieder aufzurichten. Ja, aber es war irgendwie das Kasperle-Theater, das Ding, das sagte so irgendwie gleich so, der gleich so eine Resonanz bei mir. Ja, dann gibt es auch Kasper Hauser, ne? Ja, den Film kennst du doch. Ne? Einer, der bis 20 bei, irgendwie im Wald oder irgendwo auf, wusste nicht, dass er es überhaupt gibt, wer er ist, kein Ich. Dann war er ein Unikum in Bayern. Das ist bekannt, aber ich habe das nie gelesen. Dann dachten sie mir, er wäre der Prinz, der irgendwann mal ausgesetzt wurde. Eine ganze Geschichte. Ihr Bruder hat einen Film draus gemacht. Wer hat er gemacht? Ihr Bruder. Der hier. Rudis Bruder. Die waren nicht nur Organisatoren von Madoka, die hat auch einen Bruder. Jetzt macht er über Ludwig einen Film. Oder hat ihn schon gemacht? König Ludwig. Schwansee. Das ist sein Madoka. Ein Schwan im See. Das meistbesuchte Bauwerk der Welt, glaube ich. Verrückt, ja. Schwanstein, ja. Schwansee ist auch gut. Kommt auch ein Schwan drauf. Für Schwan nichts Gutes. Neuschwanstein. Ja, gut. Noch irgendwas zum Abschluss von alten Meister oder so? Neuschwanstein gibt es zum Beispiel. Welchen? Da gibt es ja direkte Nachkommen von König Ludwig. Wann hat er die denn gemacht? Wann hat er den denn gemacht? Füße noch standen. Das ist doch kein genetischer Nachkomme. Nee, der bezeichnet sich aber als einer der direkten. Als Stammeshalter. Als Stammeshalter. Als Stammhalter. Ja, er ist da der Stammesfürst und bezeichnet sich aber auch als direkter Nachkomme. Direkter Nachkomme von König Ludwig. Ja. Aber das ist doch super. Ja, geht man auch gerne hin. Deinen ganzen Stamm da, ne? Nö, das ist eine Lebensgemeinschaft. Füssen wir. Füssen wir im Stamm, ne? Na gut. So, dann haben wir den Mittwoch hinter uns. Wenn keiner mehr was will, dann will ich jetzt nach Hause. Okay, danke fürs Gehen.